So, seid ihr soweit? Na klar. Wissen wir, worüber wir am Anfang reden wollen? Natürlich nicht. Das ist ja dann wie immer. Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen, Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und Sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, wir sind's. Hier sitzen wir wieder zusammen. Der Dominik? Der Jürgen. Und der Philipp. Es ist schön, wie wir da immer ins Stottern geraten, schon bei der Vorstellung. Souveränität. Mein eigener Name. Problem. Ja, tatsächlich. Ich glaube, da ist auch das Grundlegende, es gibt ja verschiedene Typen Menschen. Und der Philipp neigt halt dazu, gerne Informationen aufzubereiten. Und die Vorstellung der Namen, würde ich jetzt aus meinem natürlichen Reflex heraus denken, dass die Leute uns eh schon kennen. Aber du hast vollkommen recht in diesem spezifischen Fall, dass man das nicht voraussetzen kann. Und es gibt sicherlich auch dieses Mal wieder unzählige Hörerinnen und Hörer, die uns vorher noch nie gehört haben. Genau. Die sich jetzt denken, welcher Vollidiot eigentlich so viel irrelevante Scheiße am Anfang unlustig der hier redet. Ja. Ich war jetzt auch mal gespannt, wie du jetzt noch die Kurve kriegst. Ja. Ich bin heute sehr nihilistisch. Ja. Ich glaube, ich werde extrem negativ sein. Das wird so lustig. Die deutschen Nihilisten. Ich bin tatsächlich am witzigsten, wenn ich schlecht drauf bin. Aber oh, das ist auch nicht gut für mein Umfeld, glaube ich. Also ich finde dich ja am witzigsten, wenn du dich massiv vor irgendwas ekelst. Oder leidest. Ja. Ich bin auch tatsächlich einigermaßen amüsant, wenn ich leide. Aber ich weiß, da bin ich nicht ganz sicher, ob das nur mir so geht, dann, wenn man dich auch dazu sieht. Das ist so geil, wenn ihr einfach die Konsequenz ziehen würdet. Und so ganz nüchtern analysieren würde, dass das wirklich das Beste ist und mir einfach das Leben zur Hölle macht. Aber das geht bei mir nicht. Ich habe auch tatsächlich das Problem, so Sachen wie, sagen wir, Jackass, da hatte ich echt Probleme, das anzugucken, weil ich so mega empathisch auf Zeug reagiere. Und zwar, wenn die sich wirklich wehtun oder sowas, war das immer so ein Au, das tut bestimmt weh. Aber das ging immer noch, wenn sie selber gelacht haben und gesagt haben, oh, das tut scheiß weh, aber alles gut. Aber was ja heute ganz viel in ist so Cringe-Humor. Und das ist für mich oft am Rand des Erträglichen, wenn es offensichtlich geskriptet ist und ein Stück geht's. Aber wenn es irgendwas mit Reality zu tun hat und Leute sich so zum Affen machen, dass es ihnen unangenehm wird, steckt bei mir so die Empathie durch, dass ich das nicht mehr in Ruhe gucken kann. Also tatsächlich, wenn wir mal kurz in die Psychologiestunde hier gehen, glaube ich, also so Schwachsinnsformate oder so Fremdschädenformate, das ist mir einfach zu platt. Aber ich habe gemerkt, dass ich, glaube ich, zu empathisch bin und mit den Jahren mir das abgewöhnt habe, weil mich das zu fertig macht auf Dauer. Ja, ja, ja. Und ich merke, so kann ich nicht leben, wenn ich immer mit allem und jedem Mitleid habe. Und Und jetzt bist du ein verbitterter alter Mann. Jetzt bin ich tatsächlich ein verbitterter alter Mann. Und hab dafür, Spitzen. Spitzen. Aber stimmt, ich habe gemerkt, dass sich dein Wesen verändert hat über die Jahre. Ja, du hast mich immer gerügt, weil ich die Menschheit verflucht habe und jetzt bist du selber der Zyniker vor dem Herrn. Freut dich das eigentlich oder ist das was, was du mit Bedauern siehst, dass ich meinen Geist auch verloren habe? Das ist eine interessante Frage. Der Herr Kraus und ich, dasselbe, was ich bei Philipp wünschen würde, dass ich ihn schon jahrzehntelang kenne, aber den Jürgen kenne ich tatsächlich schon seit, 12, 15? Irgendwie sowas, ja. Und also bitte beantworte die Frage, ich habe nur Kontext gegeben. Meinst du jetzt 2012, 2015? Nein, eher so 12 Jahre. Ja, das kommt ziemlich gut hin. Was ist die Antwort? 42? Naja, das ist schon, ich habe dich ja ein bisschen jetzt nach meinem Vorbild, also nach meinem eigenen geformt. Darth Kraus. Und da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Ja? Also das wäre gelogen, wenn ich jetzt die Frage verneinen würde. Aber das hat wirklich was gerade von so einem Jedi-Meister, der dann, ja, genau, lass den Hass durch dich fließen, den Nihilismus. Lass es durch dich fließen. Noch lacht der Film. Wenn du einmal hier einen Effekt drauf machen könntest, ja, da hat er hier sein fettes Mischpult. Mal in der Post. Ja. Noch lacht der Philipp, aber red mal in 10 Jahren nochmal. Lass es durch dich fließen. Oh Gott. Ja, visuelle Gags im Podcast. Der Philipp guckt extrem panisch. Darf ich das kurz mal im Natürlich. Foto? Jetzt lachst du schon wieder, das ist nicht gut. Ja. So, danke. Gerne. Ja, also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr seht schon, bei uns steht Spaß ganz weit vorne. Also bevor sich jetzt alle da draußen den Strick nehmen, ja, es gibt auch gute Nachrichten. Hey, sehr gut. Welche denn? Welche denn? AIDS. Wow. Ich sag doch. Was ist denn heute los? Das geht ja schon gut los. Der Dominik. Ach ja. Kriegt das ein taubstummes Mädchen zu Weihnachten? AIDS. Das ist halt überhaupt nicht witzig. Nein. Aber was tatsächlich ein Klassiker ist, ist, also kennt ihr von TV Total den größten Ohrwurm in der Geschichte der Menschheit? Ich liebe Deutschland. Nein. Moment. AIDS. Keine Krankheit ist schlimmer. AIDS. Stimmt. Das heißt Abschied für immer. AIDS. Du wirst es nicht überleben, denn es wird kein Heilmittel geben. Kennst du nicht? Das war dann eine damals aus dem Frühstücksfernsehen hat der Herr Raab das rausgefischt. Ja. Und es war in dem ersten Jahr oder so. Und das Video taucht immer wieder auf. Echt? In meinem Umfeld. Also das kenne ich tatsächlich nicht. Und ich würde behaupten, dass ich in den ersten Jahren das irgendwie doch sehr regelmäßig verfolgt habe. Ich glaube auch nicht, dass das im ersten Jahr war. Ich glaube, es war irgendwann ein bisschen später. Aber das war im Endeffekt so ein Clip von einem Typ, so Liedermacher. Nein, das sind zwei Frauen. Das sind zwei typische Hausfrauen, die sich gedacht haben, sie kommen jetzt mal groß im Frühstücksfernsehen raus. Aber das war so von der Musik her so Liedermacher, also so gitarremäßig, oder? Ja, genau. Die haben sich halt ihre akustischen Gitarren gekrallt und haben halt dann zu einer total rhythmisch schönen, eingängigen Melodie halt einen total ernsten Text. Ja, und das war doch so ein Format, dass du anrufen kannst, so, wir sollen weiterspielen und das ist gut oder nee, war nicht so gut. Und so ein Name. Ach ja. Schön. Tja, okay. Dann spare ich mir die guten Nachrichten. Dominik versucht nämlich alles hier gerade auf seine dunkle Stimmung runterzuziehen. Komm, Philipp, du bist doch der gute Mensch hier. Frag doch mal nach, was er für gute Nachrichten hat. Was gibt's denn für gute Nachrichten? Ja, es gibt Leute, die uns tatsächlich Geld per PayPal spenden. Oh. Zum Beispiel der Gail Conan. Ich hoffe, man spricht es richtig aus. Klingt irgendwie schottisch. Klingt schottisch, ja. Okay. Und Leute, die uns ganz nette E-Mails schreiben und es gibt tatsächlich auch Leute, die uns Tickets zum Schwarzlicht-Minigolf schicken. Ich frage mich, mit welchen Körperteilen wir das uns erkauft haben. Und Sekunde, jetzt frage ich aber doch mal. Du hast die Tickets geschickt gekriegt? Ja. Wie viele? Das verrate ich euch nicht. Und wann kriegen wir die denn nicht? Aber ich verrate es nicht, aber mein eBay-Name ist... und da waren auch noch Freigutscheine für Slushy oder Popcorn, glaube ich, drin. Verrückt. Okay. Ja, ich habe es auch an den richtigen Podcast weitergeleitet. In der Brief dazu, da stand irgendwas von, ich weiß nicht, Jan und Olli und ich. Also es ging glaube ich, gar nicht an uns. Aber danke, Philipp. Oh Mann. Der andere dann. Der Phil. Der Phil. Ja. Das war ich gerade selber verwirrt, heißt ja wirklich Philipp, Moment. Typischer Fall von ja, aber das sagt niemand. Ja, das stimmt. Das wäre mal interessant, ob in seinem neuen Leben als Schwarzlicht-Minigolf-Mega-Guru, der jetzt in den höchsten Kreisen von Bochum verkehrt, ob er jetzt auf einmal Philipp ist, ja, wo er jahrzehntelang vorher der Phil war. Hattet ihr irgendeinen wirren Spitznamen, den ihr irgendwann später mitgekriegt habt, dass ihn Leute euch gegeben haben? Nein. Nein, aber ich kenne einen extrem geilen Spitznamen. Und zwar Sandkasten. Ein Bekannter von mir hat als Spitznamen Sandkasten gehabt. Okay, was ist der Hintergrund? Ich habe wirklich keine Ahnung. Okay. Ist in einer beschissenen Bierlaune offensichtlich entstanden. Und ich finde es auch keinen guten Spitznamen, weil es hat ja einen mehr als losen Bezug und es ist null eingängig und sehr sperrig. Ja. Aber ja, Sandkasten. Natürlich. Wegen dem was sonst? Kommentar zu einer Professorin von mir, die gemeint hat, ja, irgendwie technisch gesehen funktioniert das und das so und so. Habe ich gemeint, naja, Moment, aber auf Unix-Systemen ist es ein bisschen anders, da ist es so und so. Hat gemeint, oh ja, stimmt, da hätte man darauf hinweisen müssen. Diese Situation ist anscheinend so hängen geblieben, dass ich für viele Leute ewig lang der Unix war, weil die nicht wussten, wie ich heiße. Das ist natürlich von ITler. Ja, nicht der schlechteste Spitzname. Nee, kann ich auch gut mitleben. Ich sehe schon, ich kriege euch heute einfach nicht auf Spur. Ich glaube, wir fangen direkt einfach an. Lassen wir diese ganzen Kommentare und iTunes und lassen wir das alles sein. Vielen Dank für alle, die uns schreiben. Wir lesen auch gerne mal wieder was vor, aber heute nicht. Nur wenn wir hier die Leute direkt in meinem unmittelbaren Umfeld auch zuhören. Ich wollte euch heute schonen, ja, nachdem ich euch das letzte Mal drei Stunden... Aber jetzt mache ich euch fertig. Drei Stunden lang strapaziert habe. Der Philipp hat ja gar nichts gemacht. Du darfst jetzt deine Laune nicht an uns einen rauslassen. Das ist, ich bin schuld. Eine für alle und so weiter. Naja, am Philipp muss ich ja noch arbeiten. Bei dir habe ich mein Lebenswerk ja jetzt fast vollendet. Na, das ist wie mit der schwedischen Fußballmannschaft. Da steht man dann zusammen, wenn irgendein Scheiß passiert und sagt irgendwie, so geht's nicht. Oh, Fußballreferenz. Oh, schön. Schön. Ich hatte hier in meinem zweiten Absatz war schon eine versteckte Fußballreferenz. Ich kann das kaum erwarten, Philipp. Naja, also ja, dazu muss ich erklären, eigentlich hatte ich ein Thema im Auge für diese Folge jetzt. Ich hatte was. Ganz kurz, nur so als Kontext. Also das war jetzt wirklich hart rausgerissen. Es tut mir sehr leid. Es wird immer schlimmer. Ja, mir ist nur jetzt wichtig, es ging darum, dass jemand von der schwedischen Mannschaft blöd angemacht wurde, beziehungsweise auch bedroht wurde und auch seine Familie und dann die Mannschaft gesagt hat, so geht es nicht, der gehört zu uns. Wir gehören zu ihm sozusagen, wir stehen zusammen. Er ist rassistisch angegangen worden. Genau, genau. Und irgendwie seine Familie mit dem Tod bedroht worden und so weiter. Ja, was man halt so macht beim Fußball. Ja, aber worauf ich raus will, ist nicht, dass Schweden jetzt irgendeine ganz andere Sache an der Hacke hat und wenn der Podcast hier rauskommt, dann so heißt so, Moment, was sagt der über die? Ich habe jetzt gedacht, du lieferst wenigstens den Kontext. Es ist Juni und dieses blöde WM-Ding ist immer noch nicht vorbei. Ja. Von daher. Ja, aber also, Deutschland ist draußen. Also von daher also kannst du jetzt wiederum deine nihilistischen Ader auch wieder freuen. Und es ist tatsächlich Juli. Nein, ich habe das ja jetzt tatsächlich. Ich kann mich ja auch hinterfragen und grundsätzlich auch meine Einstellung zu verschiedenen Dingen verändern. Ich wollte gerade sagen, aber auch verändern. Auch wenn es unvorstellbar ist, ja. Aber tatsächlich habe ich dieses Jahr gelernt, dass Fußball-WM was Gutes ist. Ich war nämlich bei dem Deutschlandspiel in der Kletterhalle und ich war mit meinem Partner komplett alleine. Also wir hatten die komplette Kletterhalle für uns während des Deutschlandspiels. Ich kenne ganz viele Leute, die von Einkaufserlebnissen erzählen und sagen, genau, wir haben Supermarkt, endlich mal in Ruhe einkaufen. Und danach war ich tatsächlich sehr traurig, als ich erfahren habe, dass Deutschland rausgeflogen ist und mir dieses Erlebnis nie wieder vergönnt sein wird. Ich finde es so geil, wenn du einfach bei der nächsten EM wirklich einen dedizierten Plan hast. Ja. Was gönne ich mir an welchem Tag? Weil man kann ja davon ausgehen, dass sie das nächste Mal nicht nach der Vorrunde schon rausfliegen. Warum? Naja, das ist Oder anders, du hast hier mindestens drei Spiele in der Vorrunde, wenn sie sich zur EM qualifizieren. Schatz, nimm dir nichts vor. Die Deutschen spielen. Mhm. Läuft das so bei euch, ja? Hört deine Frau diesen Podcast? Ich, bisweilen. Jetzt traut er sich nicht antworten. Aber, hallo. Dein Zwinkern war genug, Dominik. Eigentlich wollte ich ja tatsächlich passend zu einem internationalen Sportgroßereignis die Folge hier aufziehen, aber mir ist kurze Frage, Zeit davon gelaufen. Quidditch-WM? Nein. Die findet nämlich jetzt auch die Tage statt. Es findet, glaube ich, auch die Weltmeisterschaft im Verstecken statt. aber die Besten werden nicht gefunden, deswegen kann ich sie beweisen. So alle 10 Jahre findet die nur statt und der letzte Typ, tja, seit 10 Jahren wird er gesucht. Ich mein erster Impuls war dann auch, das würde ich gerne die Übertragung im Fernsehen sehen und mein zweiter Impuls war, Moment. Vielleicht gar nicht so spannend. Ja, oder es ist dann so ein bisschen wie bei Monty Python Sketchen, wie man nicht gesehen wird. Ja aber ist es so, wo in der Welt ist, kam in San Diego oder ist es in einem begrenzten Raum? Also ich glaube, es ist zumindest, es findet in Italien statt, habe ich gehört. Also I will hunt you down. Ich weiß, ich wollte mich damit noch näher beschäftigen, ich kam aber nicht dazu. Also ich hatte jetzt aber echt, wie absurd teuer das auch werden könnte, wenn du echt sagst, so, du versteckst dich einfach länger als eine Woche irgendwo. Ja, Geld spielt keine Rolle. Ja. Das wäre so ein Reichensport, der so völlig absurd, aber auch irgendwie amüsant wäre. Ich habe jetzt schon echt 2 Sätze am Stück rausgekriegt von meinem Skript. Nein, viel geiler, so ein weltweites Scotland Yard auf der Suche nach Mr. X. Spiel, wo du ab und zu für die anderen auf dem GPS-Radar auftauchst und die sind dir dann wieder auf den Fersen. Ich glaube fast, dass es sowas gibt. Ja. Aus Respekt vor dir halte ich jetzt die Schnauze. Es ist eine so gute Idee, dass es das bestimmt gibt. Dass ich die Schnauze halte? Was? Der hört mir auch nicht zu. Mensch, also heute läuft's wieder. Aber apropos, jetzt darf ich auch mal, abschweifen. Wir haben uns alle lieb. Apropos Ideen, die man eigentlich mal verwirklichen sollte. Ich bin auf einen ganz ganz entzückenden Podcast gestoßen, der heißt The Unmade Podcast. Und da diskutieren ein Engländer und ein Australier Podcast-Ideen, die man mal produzieren sollte. Und das sind echt richtig gute Ideen dabei. Also wenn jemand gerade überlegt, einen Podcast zu starten, aber irgendwie kein Thema findet oder kein Konzept, hört da mal rein. Also da sind dann so Perlen dabei wie: Man sollte mal zu allen Restaurants, Hotels, was auch immer fahren, die einen Stern bei TripAdvisor haben. Und das ist aber eine mega geile Idee. Finde ich fantastisch. Und von dort aus dann berichten. Ja. So, und solche Ideen. Und das diskutieren die dann auch wirklich in einer angemessenen Länge, würdevoll, ja, und wirklich ernsthaft. Ja. Würdevoll. Was ich in einem Format fände, das ich sehr schön fände, wobei ich aber eher glaube, das wäre tatsächlich was für so ein so ein drittes Programm in Deutschland im Fernsehen, weil es auch vom Visuellen profitieren würde, wäre ein Format mit dem, ja, ich sage jetzt mal Titel, etwas unglücklich, braune Schilder, dass du nämlich diese ganzen Hinweisschilder, die am Rand vom Autobahn sind, da mal runterfährst und dir anguckst, was da ist. Hast du mir das schon mal erzählt oder hast du mir das schon mal, irgendwie hat mir das schon mal davon erzählt. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ja. Die Outdoor- und Genussregion Nürnberg, das ist mein Lieblingsschild. Ah nee, stopp, das habe ich auch schon gesagt. Ja. Du meinst die braunen Schilder an der Autobahn? Genau. Ja. Ich habe mir nur gerade gedacht, dass du, glaube ich, seit Äonen der erste Mensch bist, der gerade ein Konzept für die Dritten vorgeschlagen hat, das dritte Fernsehen. Aber ich glaube, die wären halt diejenigen, die für mich dazu passen würden, weil da packst du halt jemand, der so halbwegs sympathisch ein, der da hinfährt und dann ein bisschen mit den Leuten redet, die da sind und nimmst dir auch ein bisschen Zeit dafür. Also das, finde ich, darf nichts auf so 5 Minuten gedrilltes sein. Ich meine, es müsste einfach dieses Konzept von früher sein, wo der nachts einfach durch Deutschland gefahren ist und man hat ihn nur gesehen, wenn er irgendwie gerade mal seine Scheibe an der Tankstelle irgendwie sauber gemacht hat. Wie hieß denn das? Du meinst so ein bisschen wie die schönsten Bahnstrecken Deutschlands, aber mit dem Auto? Ja, ja, der ist einfach nur durch Deutschland gefahren und du hast einfach nur das Auto auf der Autobahn, auf den Landstraßen. Ach, das gab's wirklich? Ja, ja, das war so dieses Nachtprogramm, ja. Okay, früher, Das ist aber echt cool, das hätte ich mir, glaube ich, auch angeschaut nachts. Das war super so. Und das war noch, bevor man dann angefangen hat, irgendwie Space Night zu gucken auf dem dritten. Mm. Und dazwischen gab's dann auch noch irgendwann das Lagerfeuer. Ich habe auf Reddit gelesen, dass der Astronaut ist für den Piloten das, was der Pilot für den Busfahrer ist. Shower Thought. Ja, so. Jürgen. Ja. Welches unglaublich interessante Thema hast du denn für uns vorbereitet? Kein Sport-Großereignis. Das kommt vielleicht Sport noch. Sport-Kleinereignisse. So die kleinste Bullmeisterschaft aller Zeiten. Ja, irgendwie bestehend aus nur einer Person, die aber so eine Persönlichkeitsstörung hat, dass sie mit sich selbst spielt. Es hat auch ein bisschen was mit Sport zu tun, ja. Aber nur ganz am Rande. Fangen wir einfach mal bei dem Herrn an. Der heißt Max Valier. Oh. Glaube ich zumindest. Klingt ein bisschen älter vom Namen her. Ich werde garantiert seinen Namen ein paar Mal unterschiedlich aussprechen, weil irgendwie habe ich einen Franzosen vor Auge, aber der Typ ist nicht in Frankreich geboren, sondern am 9. Februar 1895 in Bozen. Oh. Und da wisst ihr natürlich, das ist? Tiroler. Südtirol. Aha. Und das ist? Ein schönes Gebiet. In welchem Land? Italien. Ja. 1895 aber nicht. Da war es Österreich. Ja. Mhm. Ja. Genau. Also es ist ein Österreicher, glaube ich, der erste Österreicher in unserem schönen Geschichtsrunde hier. Österreich. Hat er auch Käsle bei Käsle? Das wusste ich, dass das jetzt kommt, da werde ich nicht weiter drauf eingehen. Sein Vater war Konditormeister und nicht Metzger. Und da sind wir wieder beim Granatsplitter. Ich habe neulich echt mit mir gehadert, ob ich einen kaufen soll. Mhm. Aber ich habe mich dann für ein Eis entschieden, weil es war einfach irgendwie 35 Grad warm. Ja. Und dann ist Granatsplitter irgendwie auch nicht mehr so geil. Eigentlich bräuchte ich so ein Äquivalent in Eis, wo du alles mögliche noch reinschmeißt. Das gab es früher mal, das ist, glaube ich, Tutti Frutti, also als Eissorte. Und, Tutti Frutti war was anderes. Ja, ja, ja, ja. Aber also so ein fruchteliges Eis, wo alles mögliche drin war. Und in der Eisdiele, wo ich das mal geholt hatte, war dann wie so, wie heißt das, so Amarena-Kirschen, also diese ganz, ganz stark gezuckerten Früchte. Da war davon im Eis wie so ein Strudel voll drin und es war wie so fast so Kaugummi-artig von der Konsistenz, aber ist dann so zerlaufen angenehm, so Fruchtbestandteile. War interessant. Keine Ahnung, wovon Sie reden, Herr Weißmann. Ja, sehr gut. Aber das macht nichts, dann rede ich einfach weiter. Genau, perfekt. Der Vater von unserem lieben Maxe stirbt, als der Kleine noch im Strampelanzug steckt, was seine Mutter jetzt dazu zwingt, mitsamt dem Kind wieder bei den Eltern einzuziehen. Max greift schon während seiner Zeit am Franziskanergymnasium nach den Sternen. Zwei Teleskope, die er im Dachboden seines Großvaters entdeckt, wecken sein Interesse an der Astronomie. Oh. An der Universität in Innsbruck vertieft er dieses Interesse ab 1913 mit einem Studium der Astronomie, Meteorologie, Mathematik und Physik. Nebenher arbeitet er dann noch als Zerspanungsmechaniker in einer nahen Fabrik. Mhm. Weil dieses Studium ja dermaßen unterfordert. Genau. Ja, 1913, was willst du da schon groß über Sterne und so? Da bist du wahrscheinlich relativ schnell durch mit so einem Studium. Damals gab es ja noch keine Sterne nicht. Im Juni 1914 berichten einige Menschen in Innsbruck von einer seltsamen Sichtung am Nachthimmel. Ist es ein Komet? Ist es ein UFO? Ist es Superman? Nein, es ist Max. Er steht wieder nackt am Balkon. Vielleicht ist es auch einfach nur ein selbstgebastelter Drachen, an dem Max drei Feuerwerksraketen angebracht hat. Und zwar so, dass sie nicht, und das ist bemerkenswert, dass sie nicht alle gleichzeitig, sondern eine nach der anderen zünden. Oh, das habe ich tatsächlich als Jugendliche mal probiert, so einen Papierflieger mit zwei Heulern am Rand dran zu bauen, wie so ein Jet. Lass mich raten, natürlich null. Ist in Flammen aufgegangen. Nee, also dadurch, dass die, also erstens, die sind einfach nicht schon gleichzeitig gezündet, dass das überhaupt ging. Und zweitens, die Heuler haben einfach so eine unglaubliche Energie, dass die davonfliegen und das Papier irgendwo eher so hinter sich her zerren, als dass dann ein vernünftiger Flug stattfindet. Ich würde mal behaupten, der Max hat dir da ein bisschen was voraus. Bestimmt. Und damit meine ich nicht nur so um die 100 Jahre. Ja. der hat es tatsächlich geschafft, dass die örtliche Polizei auf ihn aufmerksam wird. Oh. Und seine Verwandten konnten nur mit Mühe und Not die Polizei wieder beruhigen und den Kleinen so ein bisschen in Schutz nehmen und dafür sorgen, dass daraus keine Folgen für ihn entstehen. Jetzt dachte ich, du führst jetzt aus, wie weit seine Ingenieursleistung besser war. Und dabei hast du jetzt eigentlich nur betont, dass die Polizei ihn verhaftet hat und dass das quasi die Verbesserung in Anführungszeichen ist. Naja, beim Philipp, wenn die Polizei gekommen wäre, die hätte vielleicht Mitleid gehabt. So, ach ja, schau dir an. Ich glaube echt, dass sie dich festgenommen hätten. Aber der hat das Ding halt ganz gefährlicher. Der hat das Ding halt wirklich in die Luft gebracht und zumindest so ein gewisses öffentliches Interesse, ein öffentliches Ärgernis damit provoziert. Ich sag jetzt mal eins, runter kommen sie alle. Ja. Also, der Max hat große Visionen, große Ideen, große Pläne, aber dann kommt ihm, wie so oft, eine kleine internationale Meinungsverschiedenheit erste dazwischen. Weltkrieg. Danke, Dominik. Und 1915 wird er zum österreichischen Militär eingezogen. Nach Einsätzen an der italienischen und russischen Front wird er als Wetterbeobachter abgestellt. Und ich musste auch erstmal lachen, aber wenn ich dann denke, das war der Krieg, in dem die Gaskämpfe oder halt die Gasangriffe irgendwie ganz groß waren und da ist es schon gar nicht so dumm, jemanden zu haben, der so ein bisschen Windrichtung im Auge behält. Ich stelle mir nur so gerade vor, wie sie einfach so an die Front so ein riesiges Glas mit so einer Leiter drin gebracht haben und da wohnt er drin. Und dann gucken sie, ob er morgens auf der Leiter oben ist oder unten. Also ich habe mir das erst so vorgestellt, dass er immer irgendwie auf dem Schlachtfeld steht und seinen Finger ableckt und so in die Luft hält und sagt, heute hier nach rechts, nach Norden. Egal. Später landet er noch bei der Luftaufklärung. Da fährt er dann eigentlich auch nur mit dem Fesselballon in der Gegend rum, während seine Kameraden unten in den Schützengräben hocken. Und ab 1917 arbeitet er dann in einem Bereich, der Flugzeugerprobung heißt. Das klingt spannend. Ja, das klingt spannend und 1918 stürzt er dann mit dem Flugzeug ab und verbringt den Rest des Kriegs auf Erholungsurlaub. Also okay. ihm ist nicht viel passiert. Und ja, ich meine, 1918, da war der Krieg dann sowieso schon ziemlich durch. Noch während des Kriegs fängt Max an, die sogenannte Welteislehre zu propagieren. Die geht auf den österreichischen Ingenieur Hans Hörbiger zurück und die umstrittene These geht davon aus, dass die meisten Körper im Weltall aus Eis oder aus Metall bestehen. Ah, jetzt habe ich gedacht, das Eis das unumstritten leckerste Dessert sei. Das steht da wahrscheinlich auch noch mit drin, ja. So mit Fußnote. Mhm. Die Erde und die Sonne sind demnach irgendwie die einzigen Ausnahmen, so, die man jetzt hier in unserem Bereich der Galaxie so kennt. Ich lese euch mal ganz kurz einen Wikipedia-Absatz dazu vor, dass ihr wisst, wie dieser Hörbiger überhaupt auf diese Idee kommt, dass es so sein könnte. Was hat er sich nur gedacht? Hörbiger berichtet, dass ihm der Gedanke einer Eiswelt intuitiv und zwar blitzartig bei der stundenlangen Betrachtung des Mondes mit einem Teleskop gekommen sei. So wie Blitzeis. Er habe schlagartig erkannt, dass sich die Merkmale der Oberfläche des Erdtrabanten sowie seine strahlende Helligkeit nur dadurch erklären ließen, dass sie vollständig aus Eis bestehe. Dies war seine erste Eingebung, von der er sich bereits unsterblichen Ruhm erwartete. Einige Nächte später hatte er eine zweite Eingebung. In einem Traum sah er sich im Weltall und betrachtete ein hin- und herschwingendes silbernes Pendel, das immer größer wurde, bis es schließlich zerbrach. Er habe so die Erkenntnis gewonnen, dass Newton sich geirrt habe und die Gravitation der Sonne in dreifacher Neptunentfernung nicht mehr wirksam sei. Was hat es für einen Einfluss darauf, ob irgendwas aus Eis ist oder nicht? Oder ist es einfach die Theorie, dass sozusagen Newton in dem Punkto nicht recht hatte, was jetzt mit dem Eis erstmal nichts zu tun hat. Ich glaube, das ist ein typischer Fall von, du solltest einfach nicht zu viel reininterpretieren, was er sagt. Nein, das ist schon eine gute Frage. Ja. Ich bin schon davon ausgegangen, dass man das versteht. Also es geht darum, wie weit die Wirkung der Sonne reicht. Ja, und wenn ein Planet, also wenn die Sonne kräftiger heizen würde, dann könnten die anderen Planeten quasi nicht aufs Eis sein. So habe ich das interpretiert. Okay. Aber es ist schon eine maximale Annahme halt einfach. Also ich meine, er hatte nur eine begrenzte Einsicht in das Universum und er hatte eine Annahme in der Geistessekunde. Ich finde es halt geil. Das eine ist er irgendwie draufgekommen, so eine Blitzeingebung, weil er gerade mal in sein Teleskop geguckt hat und das andere hat er geträumt. Ja? Und darauf fußt seine Welteislehre und er findet dafür, was noch viel bemerkenswerter ist, auch noch Anhänger. Ja? Okay. Und jetzt ist Max ja kein Dummer. Das Problem an dieser Lehre ist aber, dass sie in der Zeit ihrer Entstehung eigentlich schon total gaga ist. Ja? Man weiß, also zumindest zu der Zeit von Max Wallier, dass gerade wenn man Astronomie studiert, dass es gar nicht sein kann. Ja? Okay, okay. Trotzdem ist er fest von Hörbigers Ansichten überzeugt und am liebsten würde er auf den Mond fliegen, um genau für diese Theorie den Beweis anzutreten. Ich schau mal schnell nach. Warte mal kurz. Also je nachdem, ob man die deutsche oder die englische Wikipedia befragt, hat Valier nach dem Krieg sein Studium wieder aufgenommen. Oder halt eben nicht. Okay. Also, es steht echt der gleiche Satz, nur einmal mit nicht und einmal ohne quasi. Also einmal steht da, er hat dann weiter studiert und einmal das er hat total, sein Studium nicht ist, wieder aufgenommen. Weil die alle Erfahrungen, die ich bisher mit Wikipedia gemacht habe, ist, dass die extrem akribisch sind, die Moderatoren. Und dass sowas überhaupt sein kann, dass so massive Unterschiede in zwei verschiedenen Sprachfassungen sind, das wundert mich massiv. Ich meine, du tust ja immer hier, das ist in Diskussion und bla bla. Ja, aber das wundert mich, dass sie nicht ein Wording nehmen und dann da reinschreiben, es ist in Diskussion. Ich glaube, dass das tatsächlich so ein Phänomen innerhalb eines Sprachraums ist, dass da irgendjemand was editiert und dann kommt sofort der Moderator und ändert es wieder zurück und macht eine Diskussion auf und einen Riesenfass. Wenn du aber mal tatsächlich, was ich bei so Recherchen oft mache, zwischen Deutsch und Englisch umschaltest, auf ja. Seiten, gerade an Nischenthemen, da sind wahnsinnige Unterschiede, schon allein in der Ausführlichkeit der Informationen, aber oft auch in der Aussage. Also die Ausführlichkeit der Informationen ist mir auch schon extrem aufgefallen. Es ist ja nur logisch, dass manche Themen halt einfach keine Relevanz haben weltweit und halt nur in verschiedenen Gebieten. Aber dass du tatsächlich verschiedene Aussagen hast, ist mir neu. Ich glaube, das ist auch eine philosophische Sache. Was lässt du und was willst du in der Wikipedia haben? Weil in der deutschen Wikipedia hast du sowas wie, ja, die Serie Simpsons mit irgendwie Inhalten. Und in der englischen, und es liegt nicht nur daran, dass da mehr Leute dran schreiben, hast du auch sowas wie einzelne Episodenbesprechungen, wo die deutsche Wikipedia sagt so, wir haben den Anspruch, der Nachfolger von so einem Brockhaus zu sein und da gehört so eine Einzelfolgenbesprechung nicht rein. Ist ja schön. Die englische Wikipedia sagt aber wieder, nee, das ist gesammeltes Wissen, vielleicht von der Nische, aber dann packen wir das halt da rein. Aber das sind ja zwei verschiedene Fakten. Das, was du gerade schilderst, ist Herangehensweisen. Aber genau, ich meine nur so. Der eine sagt ja, genau. Der andere sagt nein. Und das wurde genau. Mich. Genau, also, das finde ich dann nochmal krasser. Ja. Genau. So. Hallo. Da laufen Leute vorbei. Wir sollten jetzt wirklich mal langsam hier in dieses Schaufenster, in dem wir hier sitzen, so ein Schild reinmachen. Achtung, Live-Aufnahme, das Ach. Nein, ich habe gerade überlegt, ob wir einfach einen Live-Podcast machen, aber nicht uns filmen, sondern einfach nur das Schaufenster, aus dem wir gucken. Das ist sehr gut. Heute stand ich nämlich auch hier und dann fährt einfach so diese, kennt ihr diese was die Briefträger rumschieben, diese Wägelchen? Ja, klar. So, wie geht's dann mit Elektrounterstützung oder dessen? Kann sein, aber der fährt geil. Einfach so alleine hier am Fenster vorbei, so am Schaufenster, so von links nach rechts, fährt einfach vorbei. Also ohne den Typ. Ohne den Typen. Ich fände es auch mega geil, wenn hinter mir einfach so ein Schild wäre. Gute Laune, Leute. Was? Gute Laune, Leute? Gute Laune, Leute. Kennst du nicht? Das ist doch der eine DJ, der hat auch immer seinen, wer heißt Sven Feth oder was? Der hat immer charakteristisch, gute Laune, Leute. Okay. Ja, das war so sein Ding. Und das ist auch ganz oft schon gesampelt worden. Das klingt aber ein bisschen nach der letzte Lude. Ja. Oh Gott. Humi. So, es wird schwierig heute. Ich merke schon, wo war ich denn? Also, Wikipedia genau. Und dass diese Theorie ganz schön der Quark ist. Und er würde am liebsten selber zum Mond fliegen, und um das zu beweisen. Entweder studiert er weiter oder nicht, genau. Es kann aber auch sein, dass er gerne weiter studiert hätte und aber nicht durfte, weil nach allem, was ich rausfinden konnte, hat er in seiner Dissertation etwas über Mondkrater geschrieben und ich könnte mir vorstellen, dass seine komische Welteisansicht dazu geführt hat, dass die einfach gesagt haben, danke, nein. Und tschüss. Ich weiß es nicht genau. Fakt ist, 1921 heiratete er Hedwig Buczek. Die ist 20 Jahre älter als er und hat bereits ein Kind. Wie alt ist er zu dem Zeitpunkt? Story? 25 okay. Müsste er sein. Jetzt fragt er mich wieder solche Sachen mitten rein. Vielleicht auch 26. Okay, geht ja nur um eine Größenordnung. Und es gehen jetzt natürlich die Gerüchte um, ja, wenn die 20 Jahre älter ist als er und schon ein bisschen Gepäck mit in die Heirat einbringt, dass das eine Heirat aus finanziellen Motiven gewesen sei. Jetzt aber ein kleiner Spoiler, es gibt einen Fakt, der dagegen spricht, Valier ist sein ganzes Leben lang notorisch pleite. Also wenn, dann müsste die ja irgendwo Geld gehabt haben und er müsste zu irgendeiner Zeit in seinem Leben irgendwie mal Geld gehabt haben, kann man heute aber, glaube ich, verneinen. Ungefähr in der Zeit aber fängt er auch an, als Autor freiberuflich einerseits über wissenschaftliche Themen, andererseits aber auch über Science-Fiction zu schreiben. Und manchmal liegt es ja ganz nahe beisammen. Und das beweist er selbst in seiner Erzählung Spiridon Illuxt, in der er die Atombombe vorhersagt. Oh, okay. Also er ist schon, es ist schon ein Gescheiter, würde ich mal sagen. Ganz blöd ist er nicht. Ganz blöd ist er nicht. Ein wenig Denker. Manchmal denkt er zu sehr in die falsche Richtung, aber er denkt schon. Aber er denkt überhaupt. Es gibt jetzt noch einen anderen großen Einfluss, der auf ihn ausgeübt wurde, und zwar von einem Hermann Oberth. Der hat 1923 ein Buch geschrieben, Die Rakete zu den Planetenräumen. Und das ist eigentlich weniger ein Buch, als eher so ein streng wissenschaftliches Papier über Raketentechnik und Raumflüge. Okay. Und es gibt nicht allzu viele Menschen, die in der Zeit Oberths Formeln und komplexe Gedanken überhaupt verstehen können, also was er da irgendwie niedergeschrieben hat. Und es gibt wahrscheinlich noch viel weniger Leute, die sich überhaupt dafür interessieren würden. Ja. Aber Max Valier ist einer davon, und bei dem trifft es halt genau einen Nerv. Ja. Es geht sogar so weit, dass er Oberth vorschlägt, das Thema gemeinsam nochmal populärwissenschaftlich aufzubereiten. Also er als quasi Science-Fiction-Wissenschaftsautor und der andere als eher so der Professor. Und er schlägt ihm vor, naja, komm, lass uns, das Thema ist spannend, aber lass uns das nochmal so verfassen, dass die Leute das auch verstehen. Also sozusagen Raketen als Antrieb und Gefährt. Sozusagen. Der Beginn von Perry Rhodan? Nein, aber das klingt tatsächlich, der Buchtitel klingt ein bisschen so. 1924 erscheint nämlich Der Vorstoß in den Weltenraum. Oh. Und bis 1930 gibt es davon 6 Auflagen von diesem wegweisenden Werk, das im Kern eigentlich ein Programm zur Entwicklung von Raketentechnik beschreibt. Okay. Und finde ich schon spektakulär in der Zeit. Ja. Fun Fact, in Feucht gibt es sogar ein Oberth-Museum. Also du musst unbedingt erzählen, wer da was Feucht ist und wo das liegt, weil das kennt keine Alten. Ich muss erzählen, was Feucht ist. Ja. Nein, Dominik, ich möchte, dass du erzählst, was Feucht ist. Feucht ist eine Stadt in der Nähe von Nürnberg. Das ist eine kleine Stadt. Das ist gar nicht so schmutzig, wie es klang. War noch nie in Feucht tatsächlich, glaube ich. Wir haben uns schon mal in Feucht getroffen, oder ist diese Autobahnraststätte gehört, die nicht so Feucht? Das klingt jetzt echt schmutzig, wenn man uns an der Autobahnraststätte getroffen hat. Feucht. Ja, Feucht. Ja, aber in Feucht selber war ich noch nie. Ich auch nicht. Ich war nur umfeucht. Und umfeucht herum. Umfeucht herum. Oh Mann. Also gut, wir machen mal einen Ausflug nach Feucht. Glaube nicht. Um Käse, Leberkäse zu essen? Na, um ins Oberth-Museum zu gehen. Also da würde ich lieber die Duellisten gucken erst. Aber weil du sagst mit Perry Rhodan, da muss ich gleich noch reinschmeißen, ein ganz tolles Subreddit, das ich sehr gerne mag, heißt Retrofuturism. Hm. Und das sind lauter so Illustrationen und Bilder der Zukunft, aber die sind alle schon älter. Also sprich, keine Ahnung, sowas wie, wie leben wir im Jahr 2000 aus den 1930er Jahren und so. Und ich stehe auf so Kram. Ja, da gibt es ein paar spannende Dinge, gerade wenn man es schon wieder so überholt hat und das schon wieder irgendwie 10 Jahre her ist eigentlich so. Genau, ja? Und dann genau. Wird's spannend. Genau. Ich glaube, es ist ein ganz guter Zeitpunkt, um mal so einen ganz schnellen Exkurs über Raketen einzuschieben. So einen ganz kurzen geschichtlichen Abriss. Was glaubt ihr, war so das erste Ding, das in die Luft ging, bei dem man wirklich von einer Rakete sprechen kann? So, wann könnte das gewesen sein? Ui. Ich war bei Acta Aurora und habe mich ordentlich verschätzt mit dem ersten. Dann frage ich Dominik. Also, Flugkörper im Weltall. Der gemeine Chinese hatte ja schon Feuerwerk gehabt. Sehr gut. Okay. Also vor über 2000 Jahren gab es schon Feuerwerk bei den Chinesen, aber auch der erste Einsatz von Raketen als Waffe geht aufs Konto der Chinesen. Ui. Und das war 1232 der Schlacht. So Mulan-mäßig. In der Schlacht von Kaikeng, wo sie einfach so Feuerwerksraketen mit Schießpulver hatten und haben versucht, damit die mongolischen Pferde zu erschrecken. Ach wirklich? Und was glaubst du denn, wenn du das nicht weißt, was kommt, was da für eine Scheiße du hast? Oh ja. Also, Hexerei. Das ist echt und krass, glaube ich. Ich muss gestehen, ich hätte nämlich gedacht, das wäre so ein Klischee, dass das tatsächlich auch für Kriegsführung eingesetzt worden ist. Dass da gar nichts dahinter ist. Und das stimmt wirklich. Das ist ja spannend. Ja, es ist natürlich jetzt eine Kriegsführung. Ja, musst jetzt halt relativieren. Ne? Das ist jetzt so. Guck dir an, es wurden auch in der Geschichte, fiktionales Beispiel, vielleicht stimmt es auch sowas wie, wir nehmen ein Wildschwein, übergießen es mit Pech, zünden es an und schicken es durch die feindlichen Linien. Also so bekloppte Sachen, wo du erstmal den Gegner erschreckst und irgendwie aus der Fassung bringst. Massig nur, im Laufe der Menschheitsgeschichte gemacht. Nackt ausziehen beim Duell zum Beispiel. Genau. Ja, genau. Also es ging schon darum, Schrecken zu verbreiten, aber tatsächlich war ja Kriegsführung früher vielleicht auch nochmal anders als heute oder als im Ersten und Zweiten Weltkrieg ganz besonders. Kung Fu Panda 2 ist ein Pfau, der Bösewicht, und der Pfau hat eine Kanone. Und wann spielt Kung Fu Panda 2? Klär mich auf. Auch im 15. Jahrhundert, schätze ich jetzt mal. Eine Pfaunone. Das heißt auch im 15. Wir sind noch gar nicht im 15. Wir sind im 13. Jahrhundert. Aber finde ich interessant, wenn dann immer eine Waffe so als übermächtig dargestellt wird, die eigentlich nur gerade ausschießt. Aber ihr müsst einfach nur einen Schritt nach rechts machen. 15. Jahrhundert ist gut, denn vieles Wissen über Raketen und Pulverherstellung vor allem holen sich die Europäer im Mittelalter aus dem Feuerwerksbuch. Wo das genau herkommt, weiß ich nicht. Aber das ist erschienen oder aufgetaucht im Jahr 1420. Interessanterweise gibt es davon eine moderne Version bei Amazon, also die dann nochmal von altem Deutsch in neues Deutsch irgendwie übersetzt wurde. Und man kann es auch online als PDF einfach irgendwo sich runterladen. Kann man mal reingucken. Ist anstrengend geschrieben, aber wahnsinnig spannend, was sie halt damals zur Herstellung von Schießpulver und von Raketen und was ein Büchsenmacher irgendwie für Charaktereigenschaften haben muss und so weiter und so weiter. Charaktereigenschaften? Naja, steht dann auch sowas drin wie, hüte dich vor Wein, dass du nicht zu viel davon trinkst, so beim Herstellen von Schießpulver. Ja, gute Idee. Ist jetzt vielleicht gar nicht so. Und nicht so viel rauchen dabei so vielleicht. Und aber auch nicht komplett nüchtern rangehen, wobei sie da, glaube ich, eher das Essen gemeint haben. Ist schon spannend. Ja. Das mal kurz, kann man mal kurz durchfliegen. Eine Arbeitskollegin von mir macht japanisches Bogenschießen. Und die hat erzählt, dass es tatsächlich als Doping gilt, Schnaps zu trinken. Weil du tendenziell so den ersten Schnaps, wirst du tendenziell ruhiger mit den Händen. Und deswegen ist da so ein 0-Promille-Grenze wirklich angesagt. Jetzt bei ich auch mal jemand disqualifiziert worden bei Olympischen Spielen, aus genau dem Grund. Ich bilde mir ein, das erst gelesen zu haben. Aber das ist mit japanischem Bogenschießen und also jedes Bogenschießen ist das so. Also im bayerischen Schützentum gehört es schon zum guten Ton, dass man vorher ein Weißbier trinkt. Ja, naja, gut. Okay. In Bayern ist ja auch Bier Grundnahrungsmittel. Also ich war, das ist das dunkle Kapitel in meinem Leben. Ich war lange Jahre aktiver Luftgewehrschütze und da war das, gehört es dazu. Das ein Bier macht dich ruhig und zwei Bier macht dich wii. Ich habe zweimal so Luftgewehrschießen ausprobiert und dann, nicht meins. Das ist halt ein Sport, ne? Ja. In Deutschland hob die erste Rakete 1555 ab. In Hermannstadt in Siebenbürgen. Wow. Und die hatte schon ein dreistufiges Antriebssystem. Was? Das ist auch schon ziemlich krass, weil das ist damit eigentlich schon, oder insgesamt von der Bauart ist die schon, kann man sich auch auf Wikipedia so die Konstruktionszeichnungen und so anschauen, die ist überhaupt schon ziemlich nah an der Bauweise von modernen Raketen. Okay. Im 17. Jahrhundert soll angeblich ein Türke 20 Sekunden lang mit seiner Rakete geflogen sein, bevor er dann mit Flügeln irgendwie ins Wasser segelte. Mm. Ja, es gibt keine unabhängigen Zeugen dafür. Also wer hätte es gedacht? Bei diesem 1555, da waren einige 100 bis 1000 Schaulustige dabei. Bei dieser Geschichte von dem Türken war irgendwie kein belastbarer Zeuge. Die Inder verwendeten zwischen 1766 und 1799 Raketen im Krieg gegen englische Truppen. Und die waren davon komplett überrumpelt und ganz besonders dann, als eine der Raketen ihren Munitionswagen getroffen hat und der in Flammen aufging. Okay. Also da waren sie ordentlich schockiert. Ich meine, es ist in dem Moment ja das Äquivalent einfach von einem brennenden Pfeil an der richtigen Stelle. Genau. Aber ein Engländer ist ja nicht dumm. Ja, zwischen 1806 und 1814. Das kann er auch. Genau. Setzen die Engländer ihrerseits Brandraketen ein, um zum Beispiel Kopenhagen, aber auch die französische Flotte und Glückstadt zu beschießen. Weil also, unsere Raketen, die sind größer. Wo ist denn Glückstadt? Keine Ahnung. Darf ich da hin? Da war ich schon mal in der Nähe. Wo ist, aber wo ist es denn? Habe ich leider vergessen. Ich glaube im Norden. Es ist wie Atlantis wahrscheinlich. Er kennt die geheimen Aufenthaltsorte. Nee, das ist so ein bisschen. Du möchtest nicht verraten. Also Glückstadt, nee, ich finde nicht, dass es wie Atlantis klingt, sondern eher wie aus so einem Kinderhörbuch so. Da wo die Benjamin Blümchen, die Nachbarstadt ist Glückstadt oder so. Ist das nicht sogar so? Nee, die wohnen in Neustadt zusammen mit Bibi Blocksberg. Zusammen mit Bibi Blocksberg? Ja, die wohnen im gleichen Universum. Es gibt sogar Crossover-Folgen. Aber es gibt ganz viele Neustadt. Das hat auf Twitter jemand getwittert, ich habe mich totgelacht. Weil was war denn neulich ein riesen Crossover, wo irgendwie zwei Marvel-Helden aufeinander sind? Ja. Und dann so, ja. Das größte Crossover ever. Und dann Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg zusammen. Nein, das episch. Das größte wäre TKKG und die drei Fragezeichen. Gab es da eins? Das hätte ich ja krass gefunden als Kind. Ich werde nicht müde zu betonen, dass ich in meinem Leben noch nie eine drei Fragezeichen-Folge gehört habe. Ich auch nicht. Dann empfehle ich dir gern Schrottkast Titus Jonas, ein sehr lustiger Podcast-Format, wo drei Fragezeichen-Folgen besprochen werden. Und zwar von zwei, drei Fragezeichen-Fans. Und Markus Richter, der das vorher nicht gehört hat und da einfach aus Sicht eines Erwachsenen, der da keine Nostalgie dazu hat, rangeht und dann auch das rigoros auseinandernimmt. Und es ist ein großes Vergnügen, fließender Tränen, sich die Folgen anzuhören und dann den Podcast dazu. Das ist sehr, sehr lustig, finde ich tatsächlich. Also wir waren bei Glückstadt, beim brennenden Glückstadt. In der Nähe von Hamburg. Na schau her. Auch in der Völkerschlacht von Leipzig kamen Raketenbatterien zum Einsatz, die von England an die Verbündeten geliefert wurden. Also England war dann schon ganz dick im Raketengeschäft. Okay. Und das hat sogar dazu geführt, dass die englischen Raketen haben ihren Weg in die amerikanische Nationalhymne gefunden. Also dieser Amerikaner Francis Scott Key, der das Lied geschrieben hat, der war von diesen Raketen so inspiriert, dass er die Zeile "And the Rockets Red Glare" mit in das Star-Spangled-Banner mit aufgenommen hat. Diese Rockets sind wirklich Raketen? Genau, da geht es wirklich um die Raketen. Das ist ja auch eine Belagerung eines Forts. Also die amerikanische Nationalhymne beschreibt quasi eine Situation wie ein Fort, der dem englischen Bombardement der Flotte widerstanden hat. Oh, okay. Mit Raketen, okay. Verrückt. Und auch die Österreicher schauen sich das Ganze ganz genau an. Die hatten schon 1814 eine eigene Kriegsraketenanstalt und einen Raketenchor. Was für ein schönes deutsches Wort. Ich wollte gerade sagen, was für ein wunderbares Wort. Und die Österreicher waren auch diejenigen, die den Raketenantrieb irgendwie ein Stück weit revolutioniert haben. Denn für so eine stabile Fluglage, also von so einfachen Raketen, brauchst du ja entweder einen langen Stab, also wie bei Feuerwerkskörper. Die haben ja so einen ganz langen Holzstecken, damit die halbwegs gerade fliegen. Oder Alternative so eine Drehbewegung, ja, dass du mit den Flossen irgendwie so eine Drehbewegung machst. Ja, wie so ein Torpedo. Nein, nicht ein Torpedo. Wie so ein Torpedo? Nein, nicht ein Torpedo. Ich meine, wie eine Kugel aus dem Revolver, die dreht sich ja auch. Ja, zum Beispiel. Und machen das Pfeile nicht auch, die du mit dem Bogen abschießt, die Federn, führen die nicht auch dazu, dass sich der Pfeil dreht? Ich meine. Jedenfalls kamen die Österreicher auf die Idee, diese Drehbewegung nicht durch Flossen, sondern durch seitlich angebrachte Düsen zu provozieren. Und das war schon damals irgendwie Hammer. Ja, mega spektakulär. Okay. 1903 war es dann der Russe Tsiolkovsky, der mit der Raketengrundgleichung erstmals eine saubere wissenschaftliche Basis für Raketen oder für mehrstufige Raketen geschaffen hat. Also vorher war das alles so wegen, Pi mal Daumen. Das stand alles in dem Feuerbuch. Mal besser nicht, wegen was rein, mal besser mal vorher nicht selber einsteigen. Ja. Genau, und das war der Erste, der da irgendwie sowas wie Formeln irgendwie draufgeworfen hat. Ja. Und da setzt dann auch der Ober 20 Jahre später an und verbeißt sich nochmal irgendwie wirklich wissenschaftlich in dieses Thema. Mm. Und natürlich waren auch die Amerikaner nicht untätig. Da gibt es einen Herrn namens Goddard, der schon 1926 zum ersten Mal mit Flüssigtreibstoff Raketen irgendwie in die Luft geschossen hat. Ui. Und das ist was, also Flüssigtreibstoff ist ja das Thema für Raketen später überhaupt, dass das nochmal so richtig abheben lässt. Das ist der große Durchbruch, ja, als man dann von Feststoffen oder von Pulvern quasi auf irgendwann auf Flüssigtreibstoff umsteigt. Okay. Das jetzt mal für den Moment, ja, das war jetzt mal so ganz schnell, dass ihr das einordnen könnt, das Thema. Im Jahr 1927 tut Valier sich mit ein paar anderen Raketenvisionären oder vielleicht auch Spinnern zusammen und gründet in Breslau den Verein für Raumschifffahrt. Hey, mega, also das klingt aus heutiger Sicht super futuristisch. 1927? Ja, ja. Der Verein dient vorrangig dazu, Geld einzusammeln, um Raketen- und Weltraumfahrtgrundlagen zu erforschen. Also die, das schon ist jetzt nicht so ganz abgedreht oder wie man es vielleicht meint. Ja? Mhm. Sondern sie verkaufen nicht die Reise zum Mars in 3 Jahren, genau. Sondern haben schon realistischen Einschätzungen, und was passieren kann. Die machen sich auch viel Gedanken über Marketing. Die geben zum Beispiel eine wissenschaftliche Fachzeitschrift mit dem Namen Die Rakete heraus, was ich sehr schön fand. Oh, was für ein schöner Name. Und in Nürnberg gibt es ja einen Club, der Die Rakete heißt. Steht hier in Klammern, ja. Genau, und aber das, auch das mit dem Marketing und so, das hilft alles nicht so viel, denn Max Valier, der geht auch hausieren bei Konzernen, bei Vereinen, bei Unternehmern, aber er wird eigentlich überall abgewiesen, ja. Und auch bei der Regierung ist nichts zu holen, denn es gibt eine sehr deutsche Begründung für die Verweigerung von öffentlichen Geldern, also auch wenn es in Österreich ist, ne, aber es ist eine sehr deutsche Begründung. Die Ziele der Vereinigung erschließen sich der Öffentlichkeit nicht, weil das Wort Raumfahrt in der deutschen Sprache nicht existiert. Ach, spannend, echt. Naja, klar. Und deswegen kannst du dem Öffentlichkeit nicht erklären, warum das irgendwie ein Verein ist, der unterstützenswert ist, und deswegen können die das nicht mit öffentlichen Geldern finanzieren. Es ist vor allem interessant, wie sich manches ergibt. Also mein perfektes Beispiel ist ja immer Flugzeug, wo ich mir denke, so, wie kommt denn dieses Wort zustande? Weil es ist eine der größten technischen Dinge, die die Menschheit jemals gemacht hat, und dann nimmt man es Zeug im Deutschen. Ja. Ja, und auch so im Englischen Aeroplane, das ist ja total ingenieurig, der Name. Ja, und tatsächlich Raumschifffahrt ist logischer als Raumfahrt. Weil es ist ja ein Raumschiff, stimmt. Also müsste es eine Raumschifffahrt sein. Ja, gut, aber es ist ja aber auch nicht die Seeschifffahrt. Das ist die Seefahrt. Ja, also ja, aber trotzdem, du findest, ja. Ich verstehe deinen Punkt, und ich finde es auch immer schön, wenn sich dann im angloamerikanischen Sprachraum die Leute beömmeln über so deutsche Wortkonstruktionen. Da finde ich auch immer ganz, ganz witzig. Aber Fahrzeug ist ja auch kaum besser. Fahrzeug, Flugzeug, Feuerzeug. Das klingt halt so, als wären wir ein bisschen, so wie wir auf die Österreicher blicken, ja, so blicken die, glaube ich, in dem Moment auf uns. So, ja. So, die sind ein bisschen einfältiger, ein bisschen. Okay, ja, ich habe das gesagt. Finde ich passt jetzt aber gar nicht, weil ich finde, Österreich hat eher im Gegenteil durch diesen, wie soll man denn sagen? Du, ich dadurch, breche, so, verstehe mich nicht falsch, ich breche hier eine Lanze für die große Ingenieurskunst der oder zumindest eines Österreichers. Ja, aber ja. In Österreich, finde ich, ist mehr, dass man das Gefühl hat, dass so Titel und so weiter eher im allgemeinen Sprachgebrauch noch verwendet werden. Dass man jemand mit dem, der Herr Magister anspricht, anstatt, ja, das ist der so und so, der hat einen Magister. Also, dass man die Leute mehr mit Titel anspricht, dass das tatsächlich eher weniger stumpf ist als das Deutsche. Also ich finde es genau andersrum tatsächlich. Ja, ich habe das gar nicht so sehr auf die Sprache bezogen, sondern auf das alte deutsche Klischee. Okay. Aber okay. Egal, der Witz hat nicht gezündet, ich werde ihn jetzt nicht erklären, davon wird er nicht besser. Später jedenfalls überwirft sich Valier mit seinen Vereinskumpels wieder, denn die wollen tatsächlich auch viel so über Raketen außerhalb der Erdatmosphäre spinnen. Ja? Also die wollen tatsächlich, wie du sagst, so diese Reise zum Mars ja, thematisieren. Valier ist aber überzeugt, dass man die Öffentlichkeit quasi erst auf der Erde abholen muss, ja, und mit zugänglicher Technologie irgendwie erstmal so Schritt für Schritt vorgehen. Und dann würde auch eine schöne Formulierung, Jürgen. Dann würde auch das, was? Ja, zuerst auf der Erde abholen. Ja, schön. Manchmal bin ich auch stolz auf das, was ich schreibe. Nicht immer, nicht oft, aber manchmal. Und dann, wenn man das macht, dann wird auch das mit der Finanzierung einfacher. Mhm. Und also er macht dann so ein bisschen den Alleingang, ja, trennt sich so ein bisschen oder löst sich so ein bisschen von seinem frisch gegründeten Verein und gerät schließlich dann an Fritz von Opel. Seines Zeichens großindustrieller Sportsmann, Rennfahrer und auch ein bisschen Daredevil, möchte ich sagen. Der Opel? Der Opel, ja. Also der Auto-Opel. Der Auto-Opel, ja. Mhm. Der ist im Familienbetrieb für die Fahrzeugtests und das Marketing verantwortlich. Und der lässt sich breitschlagen, Valiers Raketenspinnereien zu finanzieren. Prototypen und Marketing, ich wollte gerade sagen, der will's wissen. Genau. Und das ist auch schon der richtige Typ dafür, ne? Und die haben auch zusammen, die stecken ihre Köpfe zusammen und haben schon 1928 ein erstes Versuchsfahrzeug am Start. Sie haben dann noch den von Sander, den Sander an Bord. Das ist so ein Pyrotechniker, so ein Spezialist für Signal- und Rettungsraketen. Und von dem lassen sie sich Pulverraketen bauen und die düben sie aber einfach auf eins von den Opel-Autos. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt es mir aber gerade eher ein bisschen vor, wie in die Richtung. Wir gehen irgendwo mitten im Nichts in die Wüste, nehmen ein Auto, klatschen da 12 Raketen hin, um Geschwindigkeitsrekorde aufzustellen. Und gar nicht so sehr mit der Absicht, den Himmel abzuheben. Naja, die Denkweise habe ich ja jetzt gerade erklärt, ne? Also das, ja, klar. Für Valier ist genau das der Weg dahin. Ja? Um überhaupt mal in den Himmel abheben zu können, musst du schrittchenweise vorgehen, weil die Leute das einfach sonst nicht fressen. Ja? Okay. Und damit hat er auch vollkommen recht. Also am 12. März 1928 absolviert Kurt Karl Volkhardt in Rüsselsheim die weltweit erste Raketenfahrt in einem Opel 4. Der hat serienmäßig 12 PS. Und dem hat der Valier auf einem Holzgestell hinten am Heck ein paar Raketen einfach draufgeworfen. Bitte sag, dass es ausreichend dokumentiert ist mit Bildern. Diese Fahrt nicht, aber gleich. Es fehlt so ein bisschen, dass da noch groß Acme auf der Rakete draufsteht. Der Coyote so daneben. Also ich glaube tatsächlich, dieses erste Modell, das war einfach so hinten Holzkasten drauf, ein paar Raketen reingesteckt. Und dann gib ihm. Wahrscheinlich noch mit dem Streichholz irgendwie angezündet. Und sie haben dann tatsächlich in 35 Sekunden das Ding auf sagenhafte 150 Meter Entfernung gebracht. Ja, ich habe das dann mal nachgerechnet, das entspricht 15 km/h. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, was durchaus sein kann. Aber du musst dir überlegen, was auch die Höchstgeschwindigkeit irgendwo mal war. Ja, nee, das ist trotzdem noch nicht so arg spektakulär. Sie haben dann noch einen zweiten Test gemacht. Da haben sie die Raketen dann erst bei 30 km/h gezündet, weil ich meine, das größte Problem ist die Masse erstmal zu bewegen. Ja. Und das war dann schon ein bisschen vielversprechender. Ja. Da gab es jetzt keine, das haben sie dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr veröffentlicht, was da dann, aber das hat schon ein bisschen besser funktioniert. Ja. Jetzt haben sie das Gefühl, ja, sie sind da schon irgendwie an was dran, ja, aber man muss da noch ein bisschen feilen. Ja. Ich stelle mir gerade nur so eine Werbung vor, so, fahren auch Sie bequem und schnell durch die Lande. Kommen Sie schneller vom Fleck mit dem Opel Raketenantrieb. So wie Hybrid heutzutage halt einfach marketingtechnisch ausgeschlachtet wird. Genau, aber sozusagen, dass du halt sagst so, ja, um auf Geschwindigkeit zu kommen, das dauert viel zu lang, häng einfach eine Rakete hinten dran. Mega unpraktikabel für alle. Also ich glaube ja, also Valier möchte ich das nicht unterstellen, weil der war ja wirklich sehr durchdacht und sehr visionär in dem, was er da tat. Ja? Aber ich glaube, dass die Öffentlichkeit es tatsächlich auch so ein bisschen so aufgenommen hat. Mhm. So, ja. 4 Wochen später jedenfalls feiert der RAK 1 sein Debüt. Okay. Angetrieben von 12 90 mm Raketendüsen beschleunigt Volkhardt damit in 8 Sekunden auf 100 und schlussendlich auf 125 km/h. Wow! Für diese beachtliche Leistung wurde der Motor entfernt und durch eine Brennkammer ersetzt, in die häppchenweise kleine Mengen an Sprengstoff geleitet wurden. Sprengstoff? Okay. Naja, und dann halt hin so Raketendüsen irgendwie dran, ja. Das muss aber auch erstmal deine Reifen und dein Chassis und alles mitmachen. naja, 125 geht schon. Naja, klar, heute sagst du, das kann doch jedes alte Gurkenauto, das du irgendwo kaufst. Aber fahr mal eine Ente aus dem Jahr 1960. Ja, genau. Und selbst eine Ente ist... War revolutionär damals. Naja, und ist auch ordentlich erprobt in Sachen Menge gebaut. Und hier reden wir ja mal von noch so Pionierautos. Von Pionieren, ja, da gibt es ja jetzt auch schon Autos seit, fast 30 Jahren. Ja, trotzdem, aber also, die Geschwindigkeit... Du hast schon, recht, unterwegs. Und ich will euch ja auch begeistern mit diesen Zahlen, ja, deswegen habe ich die ja so ausführlich aufbereitet. Super. Aber da ist noch Luft nach oben, würde ich damit sagen. Oh. Ja. Die Presse ist aber genau wie ihr, die überschlägt sich vor Freude. Ja. Ein paar Wochen später setzt sich dann von Opel selber hin das Lenkrad. Am 23. Mai 1928 haben sie nämlich schon RAK 2 am Start. Rückkehr. Und schaffen damit kommen damit erstmal von 0 auf 100 in 2 Sekunden. Da habe ich jetzt gedacht, seid ihr mega. Hallo? 2 Sekunden? Ja. Aber nur senkrecht, weil sie es über eine Klippe geschoben haben und dann fällt es einfach runter. Nee, auf so einem Rundkurs, auf so einer Rennstrecke. Und kommen damit Höchstgeschwindigkeit auf, haltet euch fest, 238 km/h. Wow! Okay. Das ist schon. Eine kurze Frage. Echt viel. War das einfach an so einem großen Baumstamm in der Mitte festgebunden? So dass sich das so im Laufe der Zeit so rumwickelt und es saß überhaupt keine mehr drin? Nein, von Opel saß drin und hat versucht, das noch zu lenken. Davon gibt es nämlich ein YouTube-Video. Nein. Das werde ich verlinken, das könnt ihr euch anschauen. Das Nein. ist sehr spektakulär. Ach, Hammer. An diesem Tag in Berlin, an diesem an dieser Autorennstrecke standen 3000 Zuschauer. Auf dem Auto waren 24 Raketen mit insgesamt 120 Kilogramm Sprengstoffschubkraft. Boah, ey, wenn da halt was schief geht, ist da halt hin. Die Zündung der Raketen, und das finde ich das spektakulär, erfolgte einzeln elektrisch per Fußpedal. Also der saß drin. Immer wieder dann Fuß oben gelassen und dann immer klick, klick, klick. Ja, leck mich am Arsch. Wow. Und das ist halt schon geil. Ja. Also das ist, und sie hätten wahrscheinlich das auch, mit der Technik hätten sie das Auto noch viel schneller irgendwie hingekriegt, aber eben nicht auf dieser Rundstrecke. Also da waren dann die Möglichkeiten, und das war schon ziemlich Harakiri, was sie da gemacht haben. Ja? Also das war schon spitz auf knapp. Der ist teilweise auch so ein bisschen, also nicht jetzt komplett ausgebrochen, aber so ein bisschen ins Schlingern gekommen. Und von Opel erzählt später, es packte mich wie eine Wut. Seitwärts verschwindet alles, ich überlege nicht mehr. Die Beschleunigung ist wie ein Rausch. Mhm. Und er wird dann natürlich, als das Auto läuft dann aus und er wird dann von Leuten hier umringt und da ist auch die Schauspielerin Lillian Harvey dabei. Ich weiß nicht, ob man die kennt, die hat in Die drei von der Tankstelle irgendwie mitgespielt. Und die schwärmt hinterher. Wahnsinn. Mit Fritz von Opel möchte ich auch gern mal im Raketenauto fahren. Also hier selbst die High Society ist völlig, völlig hin und weg. Und er wird dann noch vom Radio interviewt, da sagt von Opel dann noch, die heutige Vorführung soll ein lebendiger Beweis dafür sein, dass die Rakete als praktisches Antriebsmittel verwirklicht ist. Aber also, es ist nicht so. Ist es soweit. Genau, es ist nicht so, wir haben hier den Grundstein, wir haben hier mal Grundlagenforschung, nein, ja. Es ist quasi da. Die, sehr gut. Weil du jetzt sagst, die High Society ist auch dabei, aber ist, also wenn er der Opel ist, der quasi das Opel-Imperium mit. Also er ist einer der, gestaltet ist ja eine hat. Familie. Also ja, aber dann ist er ja Großindustrieller und dann ist er ja eigentlich schon in höchsten Kreisen. Deswegen bin ich jetzt kurz kritisch nachgefragt. Aber ist ja die Frage sozusagen, ob du in irgendeinem Nerd-Ding bist, wo zwei Wissenschaftler dabei stehen und sagen, ja, schön für dich und das ist halt dein Hobby. Das ist schon klar. Aber die Schauspielerin ist nicht auf ihn gekommen, weil er jetzt das macht und geil ist, sondern weil er eh der Opel ist und die Publicity eh schon leichter kriegt. Mit dem Medienrummel außen raus. Beides. Also die hat schon auch dann in der Aufregung des Moments sich zu so einer Aussage hinrasen lassen. Es ist halt wie wenn Richard Branson von Virgin das macht. So, ja, aber das ist halt auch in der Zeit, da sagt eine Frau sowas nicht einfach so in der Öffentlichkeit, ja. So, ah, das, dem das würde ist ich schon auch sehr frivol. So, das ist schon, also hallo. Ja, das ist wie wenn heute, nee, sage ich jetzt lieber nicht, aber. Ja, das Äquivalent. Für von Opel ist, auch wenn er was anderes behauptet, das alles eigentlich aber nur ein Marketing-Gag. Ja? Also er ist ein Autobauer und er will Autos verkaufen. Für Valier ist es durchaus ernsthaft der erste Schritt in Richtung Weltraumfahrt. Also ja, und er sieht das schon auch so. Auch was für tolle Werbung ist das irgendwie. Opel, fahren auch Sie mit der Erfahrung von Raketenautos und die gehen die ganze Zeit durch die Presse. Das ist ja klar. Und guckt ja auch an, was ja heute noch passiert. Keine Ahnung, wie sie alle heißen. Audi und Toyota, die fahren ja auch bei Sportrennen mit teilweise Autos, die nichts mehr mit dem zu tun haben, was du tatsächlich für deine Familienkutsche oder Kleinwagen kaufen würdest. Ja, oder der Tesla fliegt ins Weltall. Also ich meine, genau. Ja, auch das. Was ich aber jetzt gerade damit sagen will, also Valier und Opel von Opel haben da so einen leicht anderen Ansatz an das ganze Thema und deswegen gibt es auch so leichte Differenzen schon jetzt in der Zeit. Und er ist auch so ein bisschen angefressen, A, dass er nicht fahren durfte und B, dass auch sein Name überhaupt nicht fällt im Zusammenhang mit diesem Auto. Ja, oh, also das ist ein Opel. Oh, die Stahlkraft von dem Opel. Ja, und der Opel fährt auch noch und also er hat da quasi nichts mit zu tun. Man muss aber auch sehen, dass er wahrscheinlich das Ganze hätte nicht umsetzen können, wenn nicht das Opel-Geld. Niemals, und aber er hatte die Vision. Also ich meine, er hatte die Idee und ein anderer verwirklicht es halt so. Ne? Ist schon, wie die Welt läuft, ja. So läuft die Welt. So geil. Und also ich empfehle aber jedem, das sich mal auf YouTube anzuschauen. Das ist schon. Ah, da freue ich mich richtig drauf, das ist schon klar anzuschauen. Im Grunde sind aber Raketenautos ja saumäßig unpraktisch, weil die sind ja auch scheiße kontrollierbar. Ja? Also wir haben gerade schon gesagt, bei 240 bist du eigentlich ziemlich an deiner Grenze von dem, was du handeln kannst in der Zeit. Eine kurze Frage noch. Wie sind denn die so formtechnisch gebaut, diese Autos? Sind es wie diese. Also ich habe auch keine Ahnung, vielleicht bin ich gerade im falschen Jahrzehnt, aber sind es diese zigarrenförmigen Rennwagen? Ja, das ist wie so eine alte Seifenkiste, ja, ein Rennwagen. Also auch kein Dach. Auch kein Dach, genau. Autos schlecht zu handeln bei so einer Geschwindigkeit und konsequenterweise wenden sie sich dann jetzt eigentlich einem neuen Themengebiet zu, weil ich meine, nach von Opel ist ja da eh ein Haken dran, ja. sie wollen jetzt raketenbetriebene Schienenfahrzeuge mal versuchen. Und so kommt es, dass der RAK 3 ist eigentlich weder ein Auto noch ein Zug, sondern irgendwas dazwischen. Also ein Auto mit Schienenrädern, mehr oder weniger. Und im Juni 1928 sperrt die deutsche Regierung eine 44 Kilometer Bahnstrecke irgendwo am Arsch der Lüneburger Heide. Und es kommen zwischen 20 und 30.000 Neugierige, um sich das rot angestrichene Devil Car anzusehen. Aber mal eine Frage, warum ist das kein Zug? Zug ist doch die Definition jetzt auf Schienen. Die Frage, wie du es definierst, ja, ist Raketen ein Auto auf einer Schiene. Mit Raketenantrieb. Das ist ein Autofahrwerk mit Schienenrädern. Also mit. Okay. Kannst du jetzt definieren, wie du möchtest? Ja. Ja. Ich tue mich schwer, da Zug zu sagen. Ja. Es gibt ja auch ein Bond-Auto, glaube ich, oder? Das mal auf Schienen gefahren ist. Es hat jetzt einen großen Vorteil, dass es nicht ausbrechen kann, weil es auf Schienen ist. Genau, das ist oder jetzt. Oder wesentlich mehr Kraft bringen müsste, dass er von den Schienen. Ja, und ich wollte gerade sagen, und Schienen fahren da auch einfach schön geradeaus. Genau, also du musst jetzt da recht wenig irgendwie, also du kannst recht wenig versauen so unterwegs, so mit Lenken und sonst was. Wir werden schon sehen, dass da vielleicht auch das eine oder andere sein kann. Aber wenn es sich halt einmal aus den Schienen hebt, dann ist halt aus dem Maus. Schauen wir mal. Das fahrerlose 400-Kilo-Vehikel hat 10 Raketen, die knapp 3000 Kilogramm Schub hinten leisten und hat dann vorne nochmal 2 Raketen, um später wieder zu bremsen. Aber schon interessant, jetzt haben wir wirklich mal ein Vehikel, wo niemand drin sitzt. Genau. Aus Sicherheitsgründen, weil sie gesagt haben, das hat keiner Bock, das zu tun. Die wissen ja auch überhaupt nicht, wo das hinführt, wie schnell das wird und keine Ahnung, 3000 Kilo Schub, das ist Wahnsinn. Ja, ja gut, aber du auf der einen Seite hast du niemand mehr, der das händisch steuern kann, wie mit diesem, du musst immer wieder zünden. Das heißt, du hast einen höheren Aufwand, vielleicht Dinge zu automatisieren. Auf der anderen Seite musst du so Quatsch wie, ja, Cockpit und irgendwie, da muss ein Mensch rein und dann ist dazu zusätzlich ja eine gewisse Last drin und der ist auch nicht besonders aerodynamisch, das sparst du dir halt alles. Ja, das ist schon ganz gut, dass sie, also einmal Gewicht sparen und mal schauen, wo du halt hinkommst mit dem ganzen Ding. Ja. Und also es wird, ja, gut, dass du es ansprichst. Und du kannst halt absurd beschleunigen. Das wird alles elektrisch gezündet, also dann später auch die Bremsraketen und so, alles elektrisch irgendwie, halt keine Ahnung, wie das dann genau ausgetüftelt wird, aber mit Zeitversatz so, weil wenn du alle gleichzeitig zündest, hast du ja auch nichts davon, sondern du musst die ja wirklich quasi nacheinander schön abgestimmt immer zünden. Und also läuft auch alles gut, Explosionen, Rauch, ohrenbetäubender Lärm und dann beschleunigen sie das Ding auf 254 km/h. Und das ist ordentlich, das ist ein neuer Schienengeschwindigkeitsrekord, aber sie wollen sich damit noch nicht so richtig zufrieden geben. Sie haben das Gefühl, da ist noch mehr drin. Ja. Also das Teil, das sie da hingestellt haben, sie sind mehr überzeugt. Raketensprengstoff. Da geht noch mehr. Und schließlich sind da jetzt ja 20.000, 30.000 Leute, ja, denen muss man ja was bieten. Ja. Also holen sie das Auto zurück an den Start und packen nochmal 20 Raketen mehr oben drauf. Also die dreifache Menge. Um es wie mein alter Studienkollege zu sagen, mehr Schubkraft irgendwas um die 10.000 Kilogramm, ja, also. Aber das haben die im Petto nochmal gehabt, weil die müssen ja auch. Ja, das haben die schon. Das einfach war schon, mal so ein Lager. Haben mal ein paar Raketen. Sie hatten ja diesen Sander, der das irgendwie für die gebaut hat, einfach mal ein paar mehr mitgenommen. Ich stelle mir einfach so mega so ein Rummel vor, wie auch die Leute außenrum und dann essen welche Zuckerwatte, sind welche da die Musik machen. Das war wahrscheinlich genauso. Ja. Und auch die Kameras, Fernsehkameras laufen heiß und so, ne? Und vielleicht aufgrund einer Eingebung, vielleicht weil gerade so das die Stimmung passt, weil die Kameras eh schon irgendwie auf sie gerichtet sind. Sind wir schon ganz spontan in Fernsehkamerazeit oder sind wir noch in Wochenschauzeit? Na, es ist dann schon eher Wochenschau, ne? Das ist irgendwie in den Kinos noch vor 1930, da war noch kein Fernsehen zu Hause. Aber Kameras, aber auch das gibt's dann auf YouTube. packe ich auch einen Link dazu. Also sie kommen dann jetzt noch ganz spontan, kurz bevor sie das Ding zünden, auf die Idee, naja, eigentlich so ganz ohne jemanden drin ist auch scheiße, ne? Und sie packen dann eine sichtlich verwirrte Katze. Erst in eine kleine Kiste und dann mehr oder weniger hinters Steuer. Also Tiere haben schon echt mit der Raumfahrt viel leiden müssen. Da kommen wir ja gleich noch drauf. Ja. Super, ja, da muss ich jetzt kurz einen Ausschnitt aus der Zellischen Zeitung vorlesen. Eine Katze als Passagier. Sie wird unter einigem Protest in einen Behälter auf dem Führersitz verstaut. Sie scheint sich der Ehre, die hier als Schrittmacher der Menschheit zu dienen, die sie neben den Hahn und den Hammel Montgolfiers stellt, nicht nach Gebühr zu würdigen. Ja, ihr ist sichtlich wenig an der Feststellung, ob der tierische Organismus eine Geschwindigkeit von 400 Stundenkilometern erträgt, gelegen. Komisch. Also die Katze ist völlig ignorant, ja. Sie interessiert sich überhaupt nicht dafür, dass hier Geschichte geschrieben wird. Und also eigentlich sogar relativ intelligent, dass man das nicht möchte. Ich überlege gerade, ob Wiener Kater quasi das Ultimum ist an. Was, ein Wiener Kater? Ein Wiener Kater. Weil ein Wiener ist ja ein sehr Nase nach oben Mensch gemeinhin. Nicht der Österreicher an sich, aber der Wiener hat ja so den. Den so, Ruf. Ja. Ah, okay. Und ein Kater ist ja auch so, was interessiert mich der Rest der Welt? Ein Wiener Kater, ob das quasi das absolute Top ist in dem Bereich. Okay. Also tut mir einen Gefallen, schaut euch dann mal dieses YouTube-Video an, da kommt auch sehr deutlich diese Katze oder der Gesichtsausdruck der Katze zum Tragen. Die arme Katze. Also, erzählt mir mal, wie ihr das empfindet, ja. Vielleicht in der nächsten Folge. Traumatisierend. Was fast an ein Wunder grenzt, keiner der umstehenden Schaulustigen wird von einem der herumfliegenden Teile getroffen. Die fachliche Analyse ergibt, die Bremsraketen hatten vorzeitig gezündet, was das Auto von den Schienen ins Gleisbett befördert hat und dort ist es einfach in die Luft geflogen. Die Katze wird nie gefunden. Arme Katze. Sie lebt glücklich seitdem. Sicherlich ist sie glücklicher. Also in Bartholomä. Auf jeden Fall. Ey, sag dir, was ich mit meinem fünften Leben angestellt habe, das glaubst du nicht. Die Schlagzeilen am nächsten Tag lauten also nicht Geschwindigkeitsrekord gebrochen. Katze explodiert. Sondern Raketenauto fliegt in die Luft und eine Katze reitet hinaus in die Ewigkeit. Reitet hinaus in die Ewigkeit. Wow. Und weil auch Rack 4 einige Wochen später den Zuschauern ein Feuerwerk beschert, der Wagen fliegt, ich glaube, 10 Meter hoch in die Luft. Und man dann doch irgendwie Sicherheitsbedenken bekommt, schicken die Offiziellen den Herrn von Opel und seinen Rack 5 erstmal wieder nach Hause. Es ist aber doch interessant, dass ja die Schiene jetzt offensichtlich doch so viel schlechter ist, mit mehr Erfahrung, als das Auto vorher. Naja, die Frage ist letztendlich, ob sie wirklich einfach Schiene so schlecht einschätzen können oder ob sie einfach vorher massiv Glück hatten. Ne, aber guck mal, wir sind doch auch wieder dabei, was ich vorhin gesagt habe, dass die Steuerung, die du vorhin da in dem Auto händisch gemacht hast, beziehungsweise mit dem Fuß in dem Fall, dass die jetzt sozusagen im Vorfeld in irgendeiner Weise erfolgen muss, irgendwie gesteuert. Und plötzlich, wenn das nicht klappt, siehe, ja, die Bremsraketen zünden einfach mal viel zu früh, dann kannst du ja ganz schön böse auch enden. Ja, also man macht ja so gemeinhin AB-Tests, dass eine Variante gleich bleibt. Du machst ja selten irgendwie, dass du Text und Bild austauscht, ja. Komplett was anderes. Und da ist halt die Frage, ja, naja, also, ob du nicht irgendwie einen Fahrer da hättest reinsetzen sollen, der das halt händisch macht. Naja gut, der Punkt ist halt, sie wollen halt mehr ans Limit gehen, was mit diesen Raketen überhaupt möglich ist. Mhm. Ja? Und okay, setzen wir halt keinen rein, weil dann können wir das Thema ja noch viel weiter ausreizen. Ja. Wenn da der Firmenchef von Opel drin sitzt, müssen wir vielleicht das ein oder andere Sicherheitsfilter oder den ein oder anderen Sicherheitspuffer vielleicht auch irgendwie berücksichtigen. Mhm. Ja? Also sie gehen natürlich jetzt viel weiter an die Grenze von dem, was sie selber für möglich halten. Ja? Klar. Push it to the limit. Also, die Offiziellen schicken den von Opel, also der kam gleich mit Rack 4 und Rack 5 an diesem Tag an die Teststrecke und sie schicken ihn dann, nachdem das ist der Wagen Nummer 1 in die Luft geflogen ist, mit dem anderen einfach wieder nach Hause. Und später wird von Opel auch noch versuchen, ein Raketenmotorrad an den Start zu kriegen und das wird dann aber auch durch ein grundsätzliches Verbot irgendwie verhindert. Also, was ist denn ein Raketenmotorrad? Naja, das gleiche, nur halt mit zwei Rädern. Ach, wirklich nur zwei Räder? Ja. Okay. Ja, ist witzig, ja, weil Motor ist da ja nicht dann. Ja. Nee, das gleiche noch. Okay, auf zwei aber Räder. Zwei Räder. Mhm. Valier sieht in der Zusammenarbeit mit von Opel sowieso jetzt eigentlich keine Zukunft mehr. Ja? Falsche, die Raketendresine, die Zukunft. Falsche Entscheidungen, gekränkter Stolz, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Mhm. Also zieht er jetzt los und sucht sich einen neuen Kollaborateur. Und den findet er auch ziemlich schnell im Pyrotechniker Eisfeld. Mhm. Im 0,nix schustern die zwei den Eisfeld Valier Rack 1 zusammen. Der also, Eisfeld wie der von den absoluten Beginnern? Heißt der Eisfeld? Heißt der Eis? Dann wahrscheinlich ja. Ice Baby. Und also das ist auch ein Schienenfahrzeug und die haben jetzt aber nicht, das Geld nicht ganz so locker wie der Herr von Opel und deswegen hat das Ding auch Holzräder. Was vielleicht dann auch dazu führt, dass sie jetzt erstmal mit dem Teil nur auf 180 km/h beschleunigen. Also immer, 180 immerhin. Mit Holzrädern. Und aber in der vierten Testfahrt fliegt auch das Ding vor den Schienen und wird quasi komplett zerstört. Mit Holzrädern auf den Schienen 180. Ja, ist schon wagemutig. Stark. Aber Holz, warum nimmt man denn Holzräder? Weil das Geld nicht für Speichenräder reicht. Ja, also für richtige Metallräder. Dann lass es halt. Ja. Das ist aber nicht die richtige Einstellung. Das, ja, und da kommst du nicht auf den Mond mit sowas. Mit so einem. Da kannst du nicht beweisen, dass der Mond aus Eis ist. Die auf den Mond gekommen sind. Witzig, mal ab. Witzig ist, dass in der Zeit die Eisenbahngesellschaft das natürlich alles so ein bisschen mitverfolgt, was hier auf ihren Schienennetz irgendwie passiert, und jetzt einfach ihren eigenen Raketenschienenwagen baut. Ja? Und die nennen den auch einfach Eisfeld Valier Rack 2. Also mit dem hat Valier überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, sie kaufen die Raketen von Eisfeld, aber mit Valier hat es überhaupt nichts zu tun. Und sie jagen den ganz ohne den in die Luft. Also das ist auch relativ erfolglos, das Teil. Ich fände es witzig, dass wie damals unser Herr Wilson in der letzten Folge, übrigens immer schön chronologisch hören, alles, das betonen wir immer wieder gerne, damit alle fantastischen Running Gags auch zünden. Aber der hat ja auch beinahe den Mount Everest erstiegen. Oh ja, stimmt. Und ich fände es witzig, wenn die so knapp vom Mond gescheitert wären. Mit Holz. Ja, und so, dass noch Zweifel bleibt, ob sie es denn vielleicht geschafft haben. Ja. So, ja. So, sie kamen nicht mehr zurück und deswegen kann es heute nicht. Vielleicht sind sie hinterm Mond auf der dunklen Seite, wer weiß. Es gibt eine, ich glaube, 70-minütige Dokumentation, die sehr schlüssig aufzeigt, dass die Mondfahrt gefaked ist, und zwar von Stanley Kubrick. Dass die Amerikaner quasi im Kalten Krieg irgendwann gesagt haben, wir schaffen es nicht. Stanley, mach einmal ein Video. Und das dann 70 Minuten lang. Und am Schluss ist aber irgendwie so die letzte Millisekunde ist dann klar, dass es eine Satire sein soll. Aber bis dahin ist so ein herrliches Beispiel, wie du halt einfach Fakten so weit verdrehen kannst, dass du am Schluss alles glaubst. Aber auch hier wieder die gute alte, wie heißt das, so und so's Razor? Wie heißt das? Ich weiß nicht. Sozusagen so, dass die offensichtlichste Antwort meist die richtige ist. Mhm. Und gibt's einen Namen für, zwar ganz einfach, wer müsste alles die Klappe halten? In dem Fall die Russen, der große böse Feind. Warum sollten die Klappe halten, wenn es die Amerikaner nicht geschafft hätten? Tja, wir werden es nie erfahren. Schauen wir mal, wo uns das Ganze noch hinführt. Also wie gesagt, schön. Die Eisenbahngesellschaft schafft es auch nicht auf den Mond oder auf die Schiene. Die jagen ihren Prototypen einfach selber in die Luft. Und Valier wahrscheinlich auch, wenn jetzt jeder Raketenschienenwagen baut, braucht er eine neue Idee. Und er nimmt deshalb Kontakt zu Lippisch und Stamen von der Rhön-Rositten-Gesellschaft auf, um mit denen über die Möglichkeiten eines Flugzeugs mit Raketenantrieb zu sprechen. Aus dem Projekt wird dann nichts, also zumindest nicht mit Valier, weil auch die sagen, gute Idee, machen wir einfach ohne dich. Ja, und die schneiden sich dann einfach selbst ein paar von den Raketen an ein Segelflugzeug vom Typ Storch, nennen das Ding dann RRG-Ente, und absolvieren am 11. Juni 1928 auf der Wasserkuppe erfolgreich den ersten Flug mit einem raketenbetriebenen Flugzeug überhaupt. Ui, okay. War da jemand drin? Full Disclosure, ja, da war jemand drin. Das hat auch erst auf dem zweiten Versuch geklappt. Also beim ersten wollten sie starten und dann sind die Raketen einfach gezündet, gebrannt. Es hat sich aber nichts bewegt. Mhm. Und dann haben Handbremse noch drin. Ich glaube schon. Im zweiten Versuch haben sie dann die Ente mit einem Gummizug in die Luft geschossen. Und dann im Flug die Raketen erst gezündet. Jetzt sind wir aber wirklich im Coyote-Roadrunner-Territorium. Ich schieße ein Flugzeug mit so einem gespannten Gummiband hoch, um es dann mit einer Rakete weiter zu betreiben. Ja, aber das macht man doch so, oder? Das macht man doch auf dem Flugzeugträger auch nicht anders. Ja, es gibt ja auch, naja, also tatsächlich so viel anders ist ja auch zum Beispiel die Segelfliegerei gar nicht. Hm. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, entweder dich zieht ein anderes Flugzeug hoch oder tatsächlich, dass du wie so eine Art Kette hast am Boden, wo du dich einhängst, dann zieht die mega schnell durch den Auftrieb, drückt sich nach oben und ganz oben musst du dann halt sozusagen die Verbindung ausdrücken. Du kannst auch Gleitschirm fliegen. Also das und wenn es irgendwann mal funktioniert hat und etabliert ist, wird es halt auch selten hinterfragt. Ja, aber halt Gummiband klingt halt wirklich so cartoonmäßig. Ja. Aber irgendwo haben die es ja auch wieder her. Aber halt von der Wasserkuppel runter, ich meine, da musst du jetzt auch das Flugzeug nicht so arg weit werfen, weil da geht es schon ziemlich runter erstmal. Ja. Also jetzt nicht so übertrieben, aber das waren, glaube ich, auch nur, ich weiß nicht, 20, 30 Sekunden oder so, die das Ding geflogen ist, so arg lang war es nicht. Aber das war der erste historisch verbriefte Flug mit einem Raketenflugzeug. Oho. Valier will jetzt aber auch endlich mal selber in den Rausch der Geschwindigkeit, ja, den mal selber spüren. Durfte er jetzt selber irgendwo mal mit? Na, eben nicht. Er war jetzt, in dem Flugzeug durfte er nicht mit, auf den Schienen war er nicht, in dem Auto durfte er nicht sitzen, ja. Und weil jetzt gerade der Winter vor der Tür steht, hat er mit dem Rack Bob 1 ganz kurze Zeit später auch schon den ersten Raketenschlitten am Start. Ah, ich wollte gerade fragen, Schlitten? Ja, diesmal hat er das Ding selber finanziert. Also er hat noch Vorträge gehalten und er hat irgendwie zwischendrin auch noch ein Buch geschrieben, wo ich mich frage, wann hat er das gemacht? Ja? Das und, wie du dir mal erzählst, dass er mit zwei Kindern und 1000 Jobs noch 70 Stunden in der letzten Woche hier Just Cause 2 gemacht hat. Das ist jetzt völlig drei, übertrieben und es, drei, war der, und es war der dritte Teil, ja. Am 22. Januar 1929 will er ihn auf dem Schleißheimer Flugplatz dann ausprobieren. Also ja, er hat den selber jetzt zusammengebaut, ne? Also den, alleine. Moment, den Schlitten. Den Schlitten auf dem Flugplatz. Weil schön gerade? Habe ich Flugplatz gesagt? Habe ich vielleicht falsch verstanden? Schleißheim. Hier steht Flugplatz. Okay. Ich meine, wenn es überfroren ist, macht ihr so eine gerade ja, Strecke glaub, auch Ich glaube tatsächlich Sinn? So, der erste Versuch war, glaube ich, tatsächlich auf dem Flugplatz. Ja? Also und da hat er wirklich auf Schnee halt. Ja, und mal blöd gesagt, so auf, wenn du schön dünne Kufen hast oder so wie sagt man, so skimäßig was, da hast du ja mal echt wenig Reibung. Nee, es ist schon richtig. Also er hat den ersten Versuch, wo er sich dann auch irgendwie reinsetzt, das hat er auf einem Flugplatz gemacht, weil da der Platz einfach war, da war dann Schnee gelegen und ja. War vielleicht auch ein bisschen vereist. Und insgesamt war das ein 6 Meter langes Gefährt, 40 Zentimeter breit und es war eine Eschenholzkonstruktion, die er mit Blech verkleidet hat. Und er hatte ungefähr 2,20 Meter lange Kufen. Und bei der ersten Testfahrt, wo er selber dann am Steuer saß, war er angetrieben von 850 mm Pulverraketen mit einem Schub von fast 12 kN. Also das sind dann irgendwie 12 kN sind wie viel in Kilo umgerechnet? Was, in Kilo umgerechnet? Also Kilo ist immer 1000. 120 Kilogramm Schub, glaube ich, sind es dann. Oder 1200. Ach, egal. Saumäßig viel Schub. Und er kommt ungefähr 130 Meter weit mit seinem Schlitten. Bei einer Geschwindigkeit von 110 km/h. Also für den ersten Versuch ist es schon gar nicht so schlampig. Ja. Okay. Jetzt hat das Geld nicht so arg weit gereicht. Ja. Er hat jetzt nur noch 2 weitere Raketen. Die schneidet er sich nochmal drauf und damit schafft er immerhin nochmal 35 km/h. Mhm. Also 2 Tests an dem Tag, erfolgreich. Zeit, sein Projekt der Öffentlichkeit vorzustellen. Oh. Beim Wintersportfest des Bayerischen Automobilclubs am zugefrorenen Eibsee sitzt am 3. Februar 1929 aber nicht Max, sondern seine Frau Hedwig im Cockpit. Auf ihren eigenen Wunsch, also sagt sie, sagt er. Steht ins die Chance, die Scheidung zu umgehen. Alles Gute zum Hochzeitstag. Schatz. Und die Lunte brennt. Mehrere tausend Zuschauer staunen, naja, mäßig, als die 6 Raketen, die paarweise und zeitlich um 2 Sekunden versetzt gezündet werden, weil die das Alte auf 45 km/h beschleunigen und ungefähr 100 Meter weit bringen. Das war jetzt ja nur mal so ein erster Test, eine Demonstration. Ne? Für Fahrt Nummer 2 hat er dann nochmal 12 Raketen klargemacht. Und er setzt sich diesmal selber hin das Lenkrad. Also er hat schon seine Frau auch ein bisschen lieb. Bisschen geschont. Ja. Sie wollte das aber machen. Und als er selber dann drin sitzt, zünden auch die ersten Raketen planmäßig. Er kommt auf 100 km/h und dann platzt aber eine der Raketen und die versaut natürlich auch den Rest der Raketen. Ja, vor allem, ich kann mir ja auch einfach vorstellen, wenn die asymmetrisch, wenn die symmetrisch angebracht sind, sprich eine links, eine rechts und jetzt zündet die rechts nicht oder brennt anders ab. Meinst du, fährt im Kreis? Naja, also dann kannst du schon irgendwie ausbrechen oder in der Gegend umschleudern. Also war in dem Fall relativ problemlos. Der hatte sehr viel Platz auf dem See und es war dann einfach so, dass der halt vorzeitig abgebremst ist. Also die Beschleunigung erstmal, die eigentlich noch hätte kommen sollen, ausgeblieben ist und dann ist er einfach stehen geblieben. Er kam dann nur auf 100 km/h. Passiert ist sonst nichts. Ja, ja. Aber er hat schon wenige Wochen später seinen nächsten Termin. Am 9. Februar 1929 steht er dann am Starnberger See mit rund 3000 Zuschauern und er hat dann auch ein bisschen an seinem Schlitten geschraubt in der Zeit. Und stellt ihn jetzt als Rackbob 2 vor. Also mit den ganzen Namen, ne? Also ich habe versucht, das richtig sauber auseinander zu klamüsern. Teilweise sind die Quellen aber auch nicht ganz korrekt, ja. Also da wird mal ein Rack 3 mit einem Rack 2 verwechselt und mal ist der Rackbob 1, dann der Rack 4. Und also ich hoffe, ich habe das alles halbwegs auseinander klamüsert, aber bitte hängt mich nicht an den Galgen, wenn es irgendwo mal nicht stimmt. Das ist jetzt der Rackbob 2, da bin ich mir relativ sicher. Und der war insofern verbessert, als dass hinterm Fahrer jetzt einige Asbestplatten angebracht waren. Was schon mal gar nicht so schlecht ist. Ja. So hitzeentwicklungsmäßig, gute Idee. Es gibt dann aber noch eine Veränderung im Vergleich zur ersten Fahrt. Und zwar haben sich die Zuschauer am Eisbergsee? Nee. Eib, hast du gemeint? Am Eibsee, ja, genau. Am Eibsee, danke. Dom. Hör mal du zu, Jürgen. Du hast gut aufgepasst. Ja, hör dir mal selbst zu. Manchmal müsste ich mal mir zuhören. Am Eibsee, da hatten sich die Zuschauer beschwert, dass sie zu wenig gesehen haben von dem Ganzen. Und deswegen lässt sich die Polizei jetzt relativ problemlos breitschlagen, einfach mal die Absperrung wegzulassen. Was könnte nur schief gehen? Und alle stapfen halt mit aufs Eis. Was jetzt gar nicht so schlimm wäre, wenn nicht die ganzen Raucher auch sich diesen Schlitten mal aus der Nähe ansehen wollen würden. Und schon fährt er von alleine los. Die Menschheit. Also, über sowas hat man seinerzeit einfach nicht nachgedacht. Das finde ich schon so geil. Dem Max war das klar, ja. Also, er hat jetzt dann kurzerhand mehr oder weniger die Leute einfach stehen lassen und ist mit seinem Schlitten ein paar hundert Meter weiter, ja, und hat den Startpunkt einfach ein bisschen weiter raus verlegt und legt los. Er hat 18 Raketen auf dem Schlitten und er möchte diesmal, also wirklich, er will es wirklich wissen. Und ich weiß nicht, ob er Muffe hatte oder ob das von vornherein geplant war, aber es sitzen jetzt weder er noch seine Frau hinter dem Lenken, ja, da muss man nichts lenken, ne, im Cockpit, sondern niemand. Also er lässt das Ding jetzt ohne. Also irgendwie ohne arretiert los. Das Ding geradeaus, genau. Zischt und dann geht's los. Und ist vielleicht, aber, ja. Wo hat der das Geld her? Naja, trotzdem. Der hat ein paar Vorträge gehalten, um das mal grundsätzlich zu finanzieren. Okay. Und jetzt für diese Wintersportfeste und so, ne, da lässt er sich bezahlen. Ja. Also okay. Der Bayerische Automobilclub, der lässt da schon ein bisschen was springen für so ein Spektakel. Also er ist nicht der total verrückte Exot, alle belachen, sondern das ist schon spektakulär und die Leute wollen das auch sehen und geben dann im Endeffekt. Du hast gemeint, für ihn ist nicht viel rumgekommen letztendlich, aber sein Projekt wird zumindest. Er hat halt alles, was er verdient hat, sofort immer wieder in irgendwelche Raketen. Also er hat es tatsächlich verpulvert, ja. Daher kommt es wahrscheinlich, ja. Geld verpulvern. Damals, ich wiederhole mich nochmal, bei dieser Aktion an den Schienen standen 30.000 Zuschauer. Also ja. Ich meine, hallo. Wenn er nur jeder in der Zeit, Marke, wo kamen die alle her? So, die, Käse kauft. Überhaupt mal hinzugehen, ja. Also Wahnsinn. Also es war vielleicht eine ganz gute Idee, dass er sich in diesem Fall nicht ans Steuer seiner Höhenmaschine gesetzt hat, denn in Windeseile ist die nämlich auf 400 km/h. Boah, was? Und rammt dann, glücklicherweise erst im Auslauf, einen Bootssteg. Das ist mal eine ganz andere Frage. Ganz kurz. Er hat nämlich, als er den Startpunkt verlegt hat, nicht bedacht, dass er das vielleicht am Ende der Strecke auch mit einkalkulieren müsste. Und deswegen fährt der Schlitten dann am anderen Ende vom See halt den Einstieg. Tschüss. Wer misst denn die Geschwindigkeit? Guter Punkt. Guter Punkt. Also sie haben, das weiß ich, sie haben bei dem, der Opel hat seinerzeit tatsächlich extra noch Apparate gebaut, um schon allein die Schubkraft zu messen. Also daher kommt auch überhaupt die Möglichkeit, den Schub von Raketen überhaupt messen zu können. Das hat auch in der Zeit von Opel mit auf den Weg gebracht. Wie sie die Geschwindigkeit messen, ist ein guter Punkt. Das kann also ich ab 400 km/h, denke ich mir halt, leck mich am Arsch. Also das ist schon was, was du nicht so ohne weiteres in den Jahren messen konntest. Auf der anderen, jetzt mal. Naja, kommt drauf an, wie. Wenn du im Endeffekt ja einfach eine Stoppuhr hast und so Fixpunkte, wenn du sagst, von hier aus, wenn ich geradeaus gucke, auf so und so viel Grad sehe ich das Objekt, auf so und so viel Grad sehe ich das Objekt, und dann sozusagen schreibe ich halt immer genau die Zeiten auf, wann sich das Auto an welchem Punkt befindet. Dann kann ich ja zumindest die momentäre Geschwindigkeit, die Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen diesen zwei Punkten messen. Und wenn ich da das klein und engmaschig genug mache, komme ich ja einigermaßen hin. Also ich vermute, würde mich einfach interessieren, wie es konkret gemacht haben. Ich vermute, dass da einer mit der Startpistole und am anderen Ende einer mit der Stoppuhr stand. Aber tatsächlich an der Stelle weiß ich es nicht genau. Aber dann kommst du nur auf die Durchschnittsgeschwindigkeit in dem Sinne. Also sozusagen, das würde ja zumindest noch mal so Zwischenpunkte ermöglichen. Aber da du es nicht weißt, ja, und vielleicht auch jetzt nichts bringt, da zu spekulieren, er war auf jeden Fall drecksschnell unterwegs. Er war drecksschnell. Das 400, alter Schwede. Aber ich meine, es saß keiner drin, ne? Also es war in dem Fall jetzt keine ernsthafte Attacke auf irgendwelche Geschwindigkeitsrekorde, weil dazu müsste dann schon jemand irgendwie am Steuer sitzen. Aber es war schon so mit das Schnellste, was du irgendwie da überhaupt mal gesehen hast in der Zeit. Ja. Ist mit deinem Auge alles in Ordnung, Dominik? Nein, tatsächlich nicht. Kann man dir irgendwie helfen? Nein, alles gut. Okay. So, also der Schlitten kracht in den Steg. Der Bug ist irgendwie ziemlich demoliert. Die Menschen laufen jetzt auch über den ganzen See, sind total begeistert, ja. der blöde Steg ist weg. Valet muss schon allein, weil die Leute alle über dem See hampeln, irgendwie schon auf einen weiteren Test verzichten, weil er einfach, der kriegt die überhaupt nicht mehr vom See. Ja, ja. Und er würde eigentlich gerne noch einen Versuch machen, muss aber an der Stelle dann abbrechen. Ja, ist es nicht demoliert genug, sein Gefährt? Ja, es war nicht ganz so schlimm. Also ich glaube, er hat es schon wieder hingebracht. Ja, gut, ich meine, wenn es wirklich nur Holz war und der ist da irgendwo so ein bisschen reingezimmert. Andererseits weißt du auch nicht, was dann passiert, wenn das Ding 400 fährt und dann irgendwo auch nur eine Macke hinten an irgendeinem richtungsweisenden Element hat. Schwierig. Guter Punkt. Weil hier geht jetzt auch mal wieder die Kohle aus. Ja? Das Schlittenwrack kommt ins Deutsche Museum. Und grundsätzlich nähert sich auch die kurze Ära der Raketenschlitten schon wieder ihrem Ende. Oh. Valet hat jetzt nun kein Geld mehr, aber ihm bleiben ja seine Visionen. Raketenantriebe für die Junkers G24, interkontinentale Raketenflugzeuge, Flugzeuge, die es bis in die Stratosphäre schaffen könnten und schließlich, ultimativ, flügellose Raketen-Weltraumschiffe. Die RRG-Ente hat ja ihre Tauglichkeit bereits bewiesen, Also wendet sich Valier erneut an einen Flugzeugbauer. Oder besser gesagt an zwei. Und zwar an Gottfried und Gottlob Espenlaub. Das sind zwei Brüder mit sehr kreativen Vornamen, wie ich finde. Und zu dritt bauen sie die Espenlaub Valier Rack 3. Also auch ein Segelflugzeug mit Raketenantrieb. Mhm. Und um zu testen, ob der Prototyp die Leistung an den Tragflächen überhaupt aushält, also die Raketen an den Tragflächen, und ob der Prototyp überhaupt mit dieser Leistung klarkommt, schneiden sie das ganze Ding am Boden fest und lassen erstmal nur die Raketen zünden und schauen mal, was so. Ob die Flügel davon fliegen. Was so passiert. Ich glaube, hauptsächlich schauen sie, ob nicht einfach das Heck abfackelt. Ja. Aber da sind doch schon wieder andere Kräfte, wenn du quasi den Widerstand hast. Das sind schon andere Kräfte, aber du kannst mal grundsätzlich schauen, ob der Schub auf den Triebwerken irgendwie dazu führt, dass die abreißen. So, ja. Also das. Du kannst schon mal grundsätzlich ein Gefühl dafür kriegen, ob Das finde ich auch so völlig absurd, wenn du dir anguckst, wie sehr sich ein Passagierflugzeug, mit dem unser eins so unterwegs ist, wenn man mal doch in Urlaub fliegt, unterwegs ist, wie sehr das seine Flügel verbiegen kann, bevor ernsthaft was passiert. Mhm. Und auch tut. So, während dem Flug, teilweise. Naja, also ich sag mal, das so ein bisschen, aber da ist ja noch richtig Luft nach oben, weil, ich meine, in der Notsituation willst du den Puffer noch haben. Mhm. Aber um wie viel die sich echt verbiegen können, das ist Wahnsinn. Das ist auch ganz gut so, ja. Also gut, sie machen diesen Test relativ erfolgreich. Das Flugzeug fackelt nicht ab, aber es fehlt eigentlich dem Valier schon wieder mal das Geld weiterzumachen. Und daraufhin beschließen dann auch die Espenlaubs, sich von ihm zu trennen. Weil was wollen sie dann mit einem, der dem ganzen Projekt eigentlich nichts hinzuzufügen hat, außer der Idee, die sie jetzt ja haben. Und im Oktober 1929 kommen sie mit ihrem eigenen Modell, also sie entwickeln es weiter in den Rack 3 und kommen dann mit ihrem eigenen Modell auf den Flugplatz und lassen sich diesmal mit einem Schleppflugzeug in die Höhe ziehen und dann zünden sie die Raketen für einen sogenannten raketengestützten Gleitflug. Jemand an Bord? Natürlich, also beim Flugzeug musst du ja fast, das kannst du glaube ich nicht so ohne weiteres, zumindest nicht heil wieder nach unten bringen. Ja. Ja gut, dann wär's halt weg, aber. Genau, also der Gottlob ist der beiden Brüder, der am Steuer sitzt. Aber vor allem. Und Gottlob, er hat Erfolg. Aha. Zumindest im ersten Test. Kurze Bemerkung noch dazu. Mir kam bloß so gerade der Gedanke, wenn du tatsächlich sagst, du packst ja niemand rein und sagst halt, ja gut, du zündest halt automatisiert nach so und so viel Zeit, wenn der oben ist. Und jetzt brauchst du aber trotzdem viel mehr Zeit, um nach oben zu kommen. Und du bist das Schleppflugzeug und du denkst dir, scheiße, ich habe noch 10 Sekunden, ich muss ausklinken, sonst rauscht der mir hinten drauf, oh oh. Mich hätte es auch nicht verwundert, wenn sie irgendwie eine Katze ins Cockpit gesetzt hätten. Aber dieser Gedanke, dass du die Startenergie überwindest, das ist ja, hast du ja vorhin schon gesagt, das ist tatsächlich auch das Hauptproblem bei vielen Raketen heutzutage, dass du halt erstmal über so einen gewissen Punkt drüber musst und halt irgendwie die Atmosphäre verlassen, ist ja immer das große Ding. Ja. Ja, Gravitation ist einfach scheiße. Ja. But it's the law. It's the law. Gravity. Also, ich habe ja gerade schon gesagt, er ist Gottlob erfolgreich mit seinem raketengestützten Gleitflug wieder runtergekommen, zumindest im ersten Test. Beim zweiten Versuch explodiert eine der beiden Raketen, die Rack 3 gerät in Brand und Espenlaub muss aus 30 Metern Höhe abspringen, wobei er sich schwer verletzt. Hat er einen Fallschirm? Ich glaube nicht. Aber ja, ich wollte gerade sagen, das Problem ist ja auch, du brauchst eine gewisse Höhe, damit so ein Fallschirm vernünftig aufgeht. 30 Meter ist nichts, wo ein Fallschirm aufgeht. Ist nicht hoch genug, ja. Wieder einmal muss Max Valier weiterziehen. Nächster Start, nächster Geldgeber, nächstes Projekt. Ja, der Max, der zieht weiter, die Rakete zieht durch. Ein Raketenrückstoßwagen ist das nächste Projekt. Der Rack 4. Das Ding setzt jetzt auf einen anderen Antriebsmechanismus. Mit einem Kohlensäure-Dampfstrahl-Rückstoßmotor will Valier den Weg bereiten für Flüssigkeitstriebwerke. Das klingt jetzt total absurd, ne? Ja. Aber hinten kommt doch Mineralwasser raus, total praktisch. Aber tatsächlich erkennt er ja was später dann halt einfach. Also ich meine, damit hat er im Grunde das Düsentriebwerk am Start, ja? Also das ist jetzt, die grundlegende Technik ist genau die gleiche wie in einer Jet-Turbine. Ja? Okay. Und er verspricht sich davon, völlig zu Recht, viel längeren und konstanteren Schub. Und da ist er auch nicht der Einzige, weil wir hatten ja auch schon den Amerikaner, der das auch schon bei Raketen eingesetzt hat und ich glaube nur nicht in einem Auto bisher. Noch 1929, wo ich mich frage, was der Typ in einem Jahr alles so gemacht hat, ja, aber noch 1929 führt er einen ersten Prototypen mehrfach erfolgreich vor. In Essen, in Gelsenkirchen, in Berlin mit immerhin 90 km/h. Gut, seine erste Version knallt in einen Baum. Aber ab dem Zeitpunkt, wo erst seine Assistentin und später dann auch er selbst drin sitzen, läuft's. Ja? Ein Jahr später, mittlerweile bei RAK 7 und bei Versuchen mit Flüssig-Sauerstoff und Spiritus in den Brennkammern angekommen, erzählt Valier den Pressevertretern, dass all diese Entwicklungen nur ein Schritt auf dem Weg zum Stratosphärenflugzeug seien. Wobei, also, für einen Visionär hat er echt uneinfallsreiche Namen. Einfach durchversionieren, ja, kann man machen, aber... Genau, und RAK. Das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber die Öffentlichkeit ist nach wie vor sehr interessiert an dem Ganzen. Also es ist immer noch ein wahnsinnig spannendes Thema und er zieht es ja auch genau richtig auf. Also er holt die Leute da ab, wo sie es verstehen. Ja, am Boden, auf vier Rädern, auf Schienen, so, das kennen sie. Aber neuer Antrieb, höhere Geschwindigkeit, so, jetzt können sie sich vielleicht vorstellen, dass man damit auch ganz andere Sachen hat. Ja, ist ja auch spektakulär. Keine Absperrungen. Mittendrin schon alle dabei. Schön ranlassen, immer mit Kippe. Genau. Aber noch im selben Jahr explodiert sein Labor, als er im Auftrag von Shell mit Paraffinen experimentiert. Oh. Was sind da Paraffine? Paraffine? Das sind halt irgendwie auch so ölbasierte Brennstoff. Was die auch in Lampen und so haben, oder? In Straßenlampen am Anfang waren das nicht auch Paraffine, weiß ich jetzt gar nicht. Glaubt, das ist auch in künstlichen Teelichtern, also nicht was ölig, Wachs, sondern was ölig ist und brennt. Okay. Und dabei durchtrennt jetzt leider ein Splitter unglücklich seine Lungenschlagader. Und es ist ein jähes Ende für unseren großen Visionär. Aber das Ende seines Lebens. Ja. Na, verdammt, das war schnell. Max Valier stirbt am 17. Mai 1930 im Alter von nur 35 Jahren. Ja. Und er gilt damit als das erste Opfer der Raumfahrt. Oh, hast du den damals genannt? Ich glaube nicht. Ja. Oh. Seine Ideen und seine Visionen leben weiter. Unter anderem zum Beispiel in der V2-Rakete. zu der kommen wir gleich noch. Ich möchte noch kurz sagen, was dann so in den Jahren danach dann noch passiert ist, weil ja, das war jetzt sehr abrupt und ich hätte mir gewünscht, dass der Herr noch einige große Erfolge in seinem Leben feiert, weil der war gut unterwegs, finde ich. Ich habe den aber eigentlich jetzt nur als Thema genommen, weil ich auf einen anderen Herrn aufmerksam geworden bin. Und zwar auf einen Herrn Gerhard Zucker. Habt ihr von dem schon gehört? Den habe ich in einem Zeitsprung-Podcast gehört. Also ich wollte jetzt dann nicht einfach eins zu eins das Thema abkupfern und habe da ein bisschen drumherum recherchiert und habe gesehen, okay, dann überlasse ich den Zucker den Herren, die das viel besser erklären können. Da packe ich einen Link dazu in die Shownotes. Unbedingt reinhören bei Zeitsprung. Und ich erkläre eben den Herrn, der kurz vor ihm kam. Mhm. Ja. Aber Zucker, ich möchte den ganz kurz noch anreißen, denn der hat quasi seine Arbeit aufgenommen, als Valier seine beendet hat. Und der wollte mit Raketentechnik das Postwesen revolutionieren. Das Postwesen? Das Postwesen. Der tingelt Land auf, Land ab, stellt seine Raketen zur Schau, was aber eigentlich, also das hat so ein bisschen was von so einer betrügerischen Karnevalsveranstaltung, was der macht, ja. Also der fährt mit seinen Raketen rum, das sind aber eigentlich nur Feuerwerkskörper, wo er eine schöne Papphülle drumherum gebaut hat. Dann verkauft er den Leuten Briefmarken und sagt so, er hat jetzt hier eine Postrakete und schießt irgendwie die Briefe durch die Gegend. Also er hat schon auch ernsthafte Versuche unternommen, aber das war so auch, Teil von seinem Geschäft war auch so ein bisschen rumtingeln und Leute, glaube ich, über den Tisch ziehen, ja. Irgendwann landet er dann auch in England, wo er auch versucht, dann eine oder zwei entlegene Inseln über Postraketen miteinander zu verbinden, okay, was vollkommen fehlschlägt. Komisch. Er wird dann auch wegen Postbetrugs des Landes verwiesen. Aber warum wegen Betrugs? Das habe ich irgendwie nicht ganz kapiert, weil er nicht die offizielle Lizenz hat und damals das noch sehr stark reguliert war. Wenn er da einen Brief dran geklebt hat und er ist dann verbrannt. Ich glaube tatsächlich, er hat dann hauptsächlich halt Post verbrannt. So, ja, er hat Geld genommen und Post verbrannt. Und das fanden halt die Leute nicht so witzig. Hört euch den Zeitsprung an. Ich möchte jetzt gar nicht so viel über Zucker sagen, nur ganz kurz, weil es ist einfach schon spektakulär. Und noch so ein bisschen als Bullshit-Wissen dazu. Es gab mal so eine Wette, dass ein Mann behauptet hat, so, hey, ich schaffe es, dass Briefe zu transportieren mit, wie viel war es? Ich glaube, schneller als 50 Stundenkilometer zu einer Zeit, in der halt das Pferd das Transportmittel der Wahl gewesen wäre. Und 50 Stundenkilometer kriegst du nicht mit einem Pferd hin. Und die Leute sind halt darauf eingegangen, auf die Wette. Und er hat aber nicht gesagt, sozusagen, dass wo es gut ankommt. Naja, gar nicht, oder was, sondern wo es ankommt. Sondern er hat nur gesagt, die ist so schnell unterwegs. Und was er dann sich geschnappt hat, ist einfach eine Cricket, glaube ich, Mannschaft war es, die einfach den Ball die ganze Zeit so im Kreis gedroschen haben. Und an den Ball sozusagen hat er die Post dran gehängt. Und der war dann halt einfach schneller als 50 Stundenkilometer unterwegs. Naja, gut, aber das ist ja. Das ist jetzt schon eine relativ abenteuerliche Auflösung. Ja, ne? Ja. Ich habe neulich auch in einem schönen Podcast von der Wette gehört. Ich hoffe, ich krieg's noch halbwegs zusammen. Das war ein Stuntman, saß irgendwo in New York in einer Bar und hat gewettet, er kann irgendwie von der Bar aus nach New Jersey und wieder zurückkommen in irgendwie einer absurden Zeit, irgendwie, sagen wir mal 30 Minuten. Also okay, wäre eine absurde Zeit gewesen. Was er dann gemacht hat, ist, er ist irgendwie auf einem Flugplatz, ist nachts betrunken, irgendwie eingebrochen, hat sich ein Flugzeug geklaut und ist nachts im Dunkeln ohne Straßenbeleuchtung genau vor dieser Bar gelandet, in einem Straßenzug von New York. Also ja, mega, ja, mega Leistung, ja. Sie haben, aber ihn dann, absoluter Wahnsinn. Sie haben ihn dann so ein bisschen gerügt. Der Besitzer des Flugzeugs hat keine Anzeige erhoben, deswegen ist ihm jetzt dann weiter nichts passiert. Und aber ein paar Jahre später, Philipp kennt die Geschichte. Ja, so gut. Ein paar Jahre später saß er wieder in der Bar. Ich weiß nicht, ich glaube, es war nicht die gleiche, aber irgendwo in dem Umkreis saß er wieder in der Bar und hat von seiner Story erzählt und die Leute haben es ihm nicht geglaubt. Und dann hat er gesagt, alles klar. Machen wir nochmal. Ist er rausgegangen und hat genau das Gleiche, nochmal aufgeführt. Geil. Ist nochmal mit dem Flugzeug geklaut, nachts im Dunkeln in einem Straßenzug von New York vor der Bar gelandet. Und dann haben sie ihn aber hinter Gitter gesperrt, irgendwie mit der Begründung, naja, also wäre es dann das so dumm. Gefährdung Flugsicherheit. Das zweimal zu machen. Ja, ja. Und dann hat ihm wenigstens danach jeder geglaubt. Naja, sie haben es ihm geglaubt dann, ja. Ich frage mich, wie viele Leute wirklich mal irgendwo im Gefängnis landen und sagen so, das war's wert. Und zwar nicht so tragische Sachen wie, ich habe meinen Ehemann umgebracht, weil ich habe keinen anderen Weg mehr gesehen, der gewalttätig und alles, sondern wirklich so die 6 so Monate Bullshit. Mit, genau so. Ja. Das war so einer. Ich meine, so arg lang war der da, glaube ich, auch nicht in der Gittern, aber das war schon echt auch eine fliegerisch, eine sehr gute Leistung. Ja. Mhm. Also, wir waren noch bei Gerhard Zucker. Den fragwürdigen Höhepunkt erreicht seine Karriere bei einer deutsch-französischen Partnerschaftsausstellung von zwei Philatelistenverbänden am Hasselkopf bei Braunlage. Zur Feier des Tages sollen 4 von Zuckers Postraketen insgesamt 10.000 mit Sonderstempeln versehene Briefe befördern. Die erste Rakete wackelt schon beim Start und stürzt viel zu früh ab. Die hieß Stevia 1. Die zweite explodiert nur 4 Meter über der hölzernen Startrampe. Die hieß Natren 2. Dabei wird ein 40 cm langes Metallrohr mit hoher Geschwindigkeit in die Zuschauermenge geschleudert. Ein 14-jähriger Schüler wird so schwer verletzt, dass das wäre Absicht gewesen, damit ich kurz überlegt, was soll das bringen? Schau mal, um Badesatz zu zitieren, schau mal, das Tschernobyl, hat euch jetzt eigentlich was gebracht, oder? Nee, oder? Die haben ein neues Album, ne? Ja, ja, also, ja, ja. Fantastisch. Ein 14-jähriger Schüler wird dabei so schwer verletzt, dass er 11 Tage darauf im Krankenhaus verstirbt. Oh Gott, der Arme. Eine weitere Person wird tödlich verletzt, eine dritte bleibt mit einem Gehörschaden und Lähmungen zurück. Wow. Rakete Nummer 3, nein, Geschmarri. Also die Veranstaltung wird an der Stelle abgebrochen. Alle nochmal. Hey. Und was ich auch bemerkenswert finde, sie sagen sogar das Festessen für diesen Abend ab. Oh, echt? Oh, echt. Wegen 2 Toten, das ist ja ehrlich. In der anschließenden Verhandlung, ja, sie sind ja erst Tage später gestorben. Ja, eben, noch ein Grund mehr, da durchzuziehen. In der anschließenden Verhandlung kommen dann 3 Dinge ans Tageslicht. Zum einen waren die Treibsätze an den Raketen, da haben einige Befestigungsschrauben gefehlt. Der Zucker hätte die 8,3 Kilo schweren Raketen gar nicht starten dürfen, weil seine Erlaubnis nur bis 5 Kilo gereicht hat. Oh. Und drittens, die Absperrung für die Zuschauer hätte in 400 Meter Entfernung stehen müssen. Sie stand aber in 30. Wow. Aber auch interessant, wie sehr reglementiert schon mit diesen Kilobegrenzungen das war. Ja, ja. Also, dass man nicht sagt, ja, du hast Genehmigung, das überhaupt zu tun, sondern das auf so einen maximalen Schubkraft beziehungsweise auf so ein Gewicht festzulegen. Genau, und die Folge war, dass es noch viel mehr reglementiert wurde, denn seitdem sind im Grunde private Raketenstarts verboten. Ja. Mhm. Was Zucker jetzt nicht davon abhält, in den 70er Jahren nochmal anzufangen, mit Postraketen zu experimentieren. Und tatsächlich gibt es so ein ganz eigenes Feld von Briefmarken sammeln, von so Postraketenbriefmarken. Das ist nochmal so, da gibt es so eigene Bereiche der Sammler da extra für diese Briefmarken aus der Zeit. Die Briefmarkensammlung wird garantiert im Wert nicht fallen. Wahrscheinlich nicht. Mehr Erfolg als Zucker hatte auch sein Kollege Reinhold Tilling. Der kommt aus der Ecke Weißenburg-Gunzenhausen, also hier bei mir um die Ecke. Und der hat auch schon in den frühen 1930er Jahren mit Postraketen herumgespielt. Und der schafft es immerhin im Jahr 1931, 188 Postkarten per Rakete über irgendwie so ein Ochsenmoor zu befördern. Okay. Und der wird dann aber Opfer auch wieder seiner eigenen Erfindung. 1933 verstirbt er, als ihm beim Befüllen seiner Rakete das Pulver um die Ohren fliegt. Oh. Aber das mit Pulverbasis. Das waren Pulverraketen, ja. Okay. Oh, ja, genau. Also die habe ich jetzt da aufgenommen, weil das eigentlich meine Idee war, die Postrakete, die Geschichte der Postrakete irgendwie zu erklären, aber dann habe ich mir gedacht, nee, das kann die anderen schon. Ist ja wesentlich später in der Timeline, da könnte man davon ausgehen, dass sie unterdessen schon wissen, dass halt Kerosin. Das haben die anderen so gut gemacht. Sich, ja. Okay, und ich habe mir dann angeguckt, was war davor und vor allem jetzt auch noch, was war danach, weil schließlich kamen jetzt die Nazis, ja, Und die haben natürlich sich auch angeguckt, was im Land in Sachen Raketen so abging. Ja, das war jetzt auch nicht gerade irgendwie alles heimlich und verdeckt, sondern das haben die schon ganz gut mitverfolgt. Mhm. Die haben dann in Peenemünde ein geheimes Entwicklungslabor eingerichtet und dort Ende der 1930er Jahre auch die ganzen Experten zusammengezogen. Darunter zum Beispiel auch der ehemalige Assistent von Valier, also, der hieß Walter Riedl, mhm, und einen gewissen Wernher von Braun, mhm, den habt ihr ja vielleicht auch schon mal gehört. Klar. Der hat als Sachbearbeiter für Flüssigkeitsraketen dort das Aggregat 4 dann mitentwickelt oder maßgeblich entwickelt. Und das war die erste gesteuerte, flugstabilisierte Großrakete der Welt. Und wo die hinführt, glaube ich, wissen wir alle, in die V2-Rakete. Mhm. Die feiert dann ihr Debüt am 8. September 1944, als über 1000 ihrer Art mit 5,4-facher Schallgeschwindigkeit über den Kanal nach London fliegen. Mindestens 3000 Tote gehen auf ihr Konto, unzählige Verletzte. Und dann fliegen auch nochmal über 2000 V2s im weiteren Kriegsverlauf nach Antwerpen, Lüttich und Brüssel. Also da sind wir jetzt irgendwie, ich weiß nicht, 15 Jahre nach Valier. Also das ist schon auch absurd, was da nochmal die Entwicklung da für ein Tempo hingelegt hat. Aber ich meine, das ist ja wie bei der Raumfahrt dann 69, in dem Moment, wo Geld und der Chef sagt, jetzt genau. Andererseits, halt wollte ich auch gerade sagen, dann nochmal 20 Jahre drauf, dann bist du schon fast auf dem Mond. Ja. Naja, und Militär vor allem. Militär. Ist einfach immer Kohle da für die abenteuerlichsten und schlimmsten Sachen der Welt. Und vor allem geht es ja auch genauso jetzt weiter. Ne? Also Kriegsende, die Wissenschaftler in Peenemünde ergeben sich, werden von den Amerikanern einkassiert und nach Übersee verschifft, um genau dort da nahtlos weiterzumachen, mhm, wo sie aufgehört haben. 1945 gibt es auch schon den ersten bemannten Raketensenkrechtstart, der aber leider in einem tödlichen Absturz von einem Herrn namens Lothar Siebert endet. 1957 haben wir dann schon die erste Rakete, die die Erdatmosphäre verlässt. Mhm. Von Russland aus brachte sie den Satelliten Sputnik in die Umlaufbahn. Also 1957, ja, da sind wir irgendwie nicht weit nach dem Herrn, der die Vision eigentlich schon hatte. Ja. Und dieses Datum habe ich tatsächlich nicht erraten, denn ich hätte auch gewusst, dass Sputnik ungefähr um die Zeit rum war, was mir aber nicht bewusst war, dass das auch wirklich die erste Rakete war, die so weit gekommen ist. Ich habe nämlich erst gedacht, naja, das hat doch bestimmt eine andere Rakete schon mal vorgeschafft, aber hat keine so, wie sagt man, so eine Payload, also irgendeine Last mit hochgebracht. Weil das ist ja auch nochmal ein ganz schönes Unterfangen, da so ein Ding hochzuschaffen, das so eine gewisse Zeit lang da oben bleibt und auch noch Signale aussendet. Das ist ja völlig Irrsinn. Und dass das aber zusammengefallen ist zu einem Ereignis, das finde ich echt erstaunlich. Also ich hätte jetzt auch erwartet, dass man da vorher schon mal eine zumindest von der Erde geschossen hat in irgendeiner Form. Vielleicht haben sie das auch und es war aber dann unter Geheimhaltung, weil sie irgendwie erst noch ihren Satelliten irgendwie da, keine Ahnung. Was. Ich glaube, das wäre aber inzwischen irgendwann mal rausgekommen oder dass sie gesagt hätten, ihr vierter Versuch, Sputnik ist jetzt erfolgreich. Aber gerade in diesem Space Race, da ging so viel auch irgendwie um Geheimhaltung und keine Ahnung, also weiß nicht, was dann wirklich, also historisch verbrieft ist 1957, dass die Russen die erste Rakete in den Weltraum geschossen haben. Ja. Und von diesem Sputnik-Schock aufgeschreckt legen sich dann die Amerikaner jetzt auch doppelt ins Zeug. Und wieder unter der Leitung von Wernher von Braun schafft es die NASA dann schließlich im Rahmen des Apollo-Programms 1969 den ersten Menschen auf den Mond zu schießen. Aber ganz kurz nochmal zu Sputnik. Aber ich finde es so spannend und so zum Anfassen, dass es damals Anleitungen gab, so kannst du dir eine kleine elektronische Schaltung bauen, um dieses Testsignal von Sputnik zu empfangen. Dass das so ein mega zum Anfassen Sache war. Na gut, weil damals die Technik halt noch einfach war, ne? So mit Radiosignalen und ich meine, die hatten ja nichts sonst. Ja, naja, aber. Du musstest auch keine Angst haben, dass du irgendeine Störung draufkriegst oder sonst wie. Ja, weil keiner, also. Ja, da waren die Funkfrequenzen noch ziemlich unbelastet, klar. Und die Möglichkeit des privaten Anwenders halt auch beschränkt. Die ersten Raketen, die wirklich gesteuert wurden von der Erde aus so, die wurden auch ganz einfach über irgendwelche Funksignale so. Das war ganz simple Radiotechnik eigentlich so. Ja. Natürlich, aber dass das eben so mega zum Anfassen ist, dass du halt wirklich mit etwas Elektronik geschickt, Bastelei und ein paar Euro dir da im Fachhandel die Sachen kaufen kannst und da was zusammenbaust, wo du einfach so ein Satellit empfängst. Ja, der Witz. So ein Ding, was plötzlich im Weltall um die Erde kreist. Wahnsinn. Wobei ich den Witz finde, dass das heute ja jetzt wieder zum Anfassen ist, nachdem es lange Jahre alles wahnsinnig kompliziert war. Weil jetzt aber heute verstehst du die Grundlagen nicht mehr. Heute folgst du halt einfach einem YouTube-Video, lötest dir was zusammen und oh geil, jetzt kann ich auch von irgendeinem Satelliten, keine Ahnung, irgendwas empfangen, weiß aber überhaupt nicht, wie es funktioniert. Aber auf der anderen Seite, ich finde wieder mit so Projekten wie Raspberry Pi und der Arduino-Plattform wieder viel von den Komplexität, wo sie nicht notwendig ist, weggenommen wird und du einen einfacheren Zugang kriegst. Das meine ich ja. Du hast einen total einfachen Zugang, das macht total Spaß. Ich mache das höllen gerne, aber ich verstehe überhaupt nicht, was ich da tue. Ich habe überhaupt kein Verständnis für Elektrotechnik. Ich folge halt irgendwelchen Anleitungen. Das ist ja, um da kurz auszuscheren, tatsächlich auch meine Motivation gewesen. Ich hatte ja erst eine Informatik-Ausbildung und habe später noch ein Studium draufgepackt, da ich gesagt habe, ich will mehr Breitenwissen sozusagen, so ein, wo fängt so ein Bit irgendwo in dem Rechner an, also wo ist da mal so eine 1 und eine 0, einmal Strom an, Strom aus, bis hin zu abgefahrenen Programmierkonzepten und was passiert da alles dazwischen. Aber tatsächlich wirklich das in Gänze zu erfassen, das wird immer, immer schwerer, weil die Sachen immer komplexer und abgefahrener werden. Und du siehst es ja heute auch schon bei Prozessorarchitekturen, hat man heute das Problem, siehe diese ganzen Intel-Problematiken, dass durch die hochkomplexen Prozessoren selbst, die Prozessoren, nicht mal die Programmierung obendrauf, schon Fehler in dein System reinkommen. Word. Wollte ich an der Stelle einfach. Ja? Ja, nee, du hast vollkommen recht. Das ist spannend. Es geht, wir gehen auf eine Zeit zu, wo du an Systemen überhaupt nicht mehr das System als Ganzes erfassen kannst, sondern Spezialisten klar. Irgendwie nur noch in ihrem Teilbereich irgendwie einen Beitrag leisten können und dann das irgendwie zusammenkommen muss. Also, ich dachte jetzt, du sagst, es gibt eine App für alles. Ja, das ist gelogen. Also, 1969, ja, der erste Mann auf dem Mond. Von da ab war es dann eigentlich ein fortlaufendes Höher, Schneller, Weiter. Auch wenn, das ist jetzt eher so gefühlt, aber der Raumfahrt-Enthusiasmus erst wieder in den letzten Jahren so richtig aufkeimt. Also ich glaube, der war lange Jahre weg. Und jetzt gerade so mit SpaceX. Tesla, mit SpaceX gerade oder auch schon kurz vorher, fängt jetzt so dieses Raumfahrt in der breiten Masse wieder an, irgendwie auf Interesse zu stoßen, glaube ich. Aber zum ersten Mal, dass halt ein privates Unternehmen wirklich halt irgendwie in diese Gefilde vordringt, weil vorher nur die Staaten und jetzt der haben Welt aber halt auch irgendwie so weit kommen konnten. Alle wieder Bock drauf und alle Interesse dran und alle verfolgen das mit und auch andere Staaten fangen jetzt wieder an, Indien und China und sonst wer. Alle sind jetzt irgendwie auf, es ist schon fast wieder so ein Space Race jetzt, ja. Naja, gut, ich würde jetzt nicht behaupten, dass alle das mitverfolgen, weil ich glaube, dass du nicht diese Strahlkraft, die du damals hattest, weil jeder hat mitbekommen auf der ganzen Welt, dass Kennedy hoch will und dass die Amerikaner jetzt da sind. Das und mein war eine Vater, Ansage. Mein Vater im Glandorf in Franken hat es als Kind mitverfolgt und ich glaube nicht, dass mein Vater jetzt weiß, dass der Herr Musk SpaceX hat. Ich wollte gerade sagen, mein also Vater das hat... Also das muss man, glaube ich, schon nochmal deutlich einschränken. Aber ja, aber es das ist doch eine gewisse Begeisterung jetzt. Das ist ich sage ja nicht, dass es das Gleiche ist, aber das ist ja jetzt auch eine ganz andere Vielfalt an Themen. Es ist, absolut, es ist jetzt, glaube ich, dass einfach Nationen, die jetzt wirtschaftlich erstarkt sind, wie China und Indien jetzt eben beweisen, wir gehören zu den großen Playern und auch ein Weltraumprogramm starten, aber gar nicht im Sinne von... Ich setze mich jetzt vor die anderen, sondern ein, guckt mal, wir können mithalten. Ich glaube, das ist die größere Sache dran. Das ist ja genauso. Das ist ja auch genauso wie mit Autobauen oder irgendwas. Du musst ja die Systeme nicht mehr in ihrer ganzen Tiefe verstehen, sondern du kannst dir ein Triebwerk einfach kaufen und dann baust du halt eine Rakete drumherum. Oder du kaufst dir einen Motor und baust eine Karosserie drumherum oder andersrum. Ja. Aber um nochmal ganz kurz auf die Begeisterung damals für die Raumfahrt zu kommen, das ist ja der zentrale Konflikt auch, der in Toy Story mitgenommen wird, in Toy Story 1. Der Cowboy ist da und ist der große Held und dann kommt der, in diesem Zeitraum auch, kommt der Astronaut und der ist der neue Held. Und das war ja damals in der damaligen Zeit wirklich, wurde der Held, der Cowboy, verdrängt durch den Astronaut, weil der neue große Held war. Und das Zweite, was ich noch schnell erzählen wollte, was ich ganz spannend finde, mein Vater ist hat Astronaut. Damals, nee, Cowboy, wäre glaube ich gerne, der wäre auch gern Pilot geworden, aber weil Brille... war es halt damals nicht möglich. Der hat damals die NASA angeschrieben und die haben dem Dias geschickt. Ach, die hat er heute noch. Wie geil. Das ist echt cool. Von so Weltraumaufnahmen. Wahnsinn. Ja. Da sind wir jetzt bei heute. Und zum heutigen Stand von Raketen will ich auch gar nicht viel sagen, weil das ist so kompliziert. Das können andere viel besser. Da kann man sich mal Podcasts anhören, wie zum Beispiel Raumzeit oder Sternengeschichten oder auch Omega Tau. Oder was ich auch schön finde, ist Naked Astronomy. Wenn man englische Podcasts mag, da wurde das Ganze auch mit einem gewissen Humor dargereicht wird das Thema. Also hört da rein, da halte ich mich raus. Das Ding für mich ist, dass das Thema Raketen ja eigentlich schon fast wie der Schnee von gestern ist. Denn der neue, heiße, visionäre Scheiß, und auch schon seit ein paar Jahren, ist der Weltraumfahrstuhl. Und da hat Dominik jetzt recherchiert und der möchte jetzt auch noch ein bisschen was über den Weltraumfahrstuhl loswerden. Weil das ist jetzt, glaube ich, warum ich diesen Bogen spannen will, ist so, glaube ich, heute könnte man, wenn man ein Valier wäre, das Thema Weltraumfahrstuhl so vorantreiben wie zu seiner Zeit die Raketen. Macht aber keiner. Also ich tatsächlich glaube ich, dass deine Aussage bisher ein bisschen falsch ist, weil du sagst, dass in den letzten Jahren das aufkommt, das Thema. Und das ist tatsächlich, glaube ich, nicht ganz so richtig, weil das Thema Weltraumfahrstuhl oder Weltraumlift gibt es immer mega Klugscheiße, die sagen, es ist jetzt ein Fahrstuhl. Ist ein oder Weltraumaufzug. Weltraumaufzug. Das ist tatsächlich ein Konzept, was schon ewig alt ist. Also, ja, das hat irgend so ein Science-Fiction-Autor. Aber die Frage, wann ist es wirklich ein realistisches Konzept geworden? Es gibt tatsächlich, ist die Geschichte relativ witzig mit dem Weltraumaufzug. Ich nenne ihn jetzt mal Weltraumaufzug. Und zwar gab es jetzt fällt mir das Wort nicht ein, als der Eiffelturm 1895 eingeweiht wurde. Die Weltausstellung? Das war bei der Weltausstellung in Paris. Der Eiffelturm ist ja quasi nur temporär damals aufgestellt worden. Das ist was little known fact, aber der hätte eigentlich wieder abgebaut werden sollen. Irgendwie haben sie das vergessen. Und das ist halt so ein Typ. Ruf mal an! Genau. Und, oh scheiße, müssen wir jetzt die ganzen Nieten wieder aufmachen. Oh, lass noch stehen. Jetzt haben wir erst wieder gestrichen. Genau, und tatsächlich ist es so, dass diese Weltausstellungen ist was ja auch gestorben ist. Das stimmt eigentlich, schade irgendwie. In Zeiten, also damals, wie gesagt, 1895, da hat die Welt sich halt noch getroffen und hat gesagt, schau mal, was ich für einen geilen, heißen Scheiß habe. Mhm. Und das ist halt was man sich gar nicht mehr vorstellen kann, weil heutzutage kriegst du halt durch das Internet alles mit. Und auch immer sofort. Aber früher war das halt nicht so ganz klar, was halt jetzt irgendwie vielleicht der gemeine Brite irgendwie an tollen Ingenieursleistungen geleistet hat, wenn du nicht gerade im Militär gegenüberstandest und jetzt auf einmal klar war, dass er irgendwie eine Haubitze erfunden hat. Mhm. Genau, und da war im Zuge der Wissenschaft und dergleichen war das damals. Und dann hatten wir 1895, der Konstantin Zielkowski hat sich diesen just errichteten Eiffelturm angeschaut, der da so dasteht. Wie, sag mal nochmal den Namen. Zielkowski. Zielkowski. Das war der die mehrstufige Rakete erfunden hat. Das haben wir tatsächlich vorhin schon gedacht, weil das ist, das ist ein Russe und der hat sehr früh auch sehr konkrete Überlegungen in Sachen Raumfahrt gemacht. Also ich meine, du kriegst schon mit, 1895. Und dann hat er aufgrund seiner Überlegung, die damals in Richtung Raumfahrt hatte, hat er einen ganz, ganz einfachen Gedanken gehabt. Und zwar, was ist denn, wenn du diesen Turm jetzt einfach unendlich, also nicht unendlich, aber weiter bauen würdest? Und zwar exakt bis auf 35.786 Kilometer. Und das ist jetzt die Frage in die Runde. Was ist denn auf 35.768 Kilometern? Na, da bist du außerhalb des... Da bist du im geostationären Raum. Ne? Das ist exakt richtig. Das ist quasi, also für diejenigen da draußen, die es nicht wissen, die internationale Raumstation oder sämtliche Satelliten sind quasi in diesem geostationären Raum. Du hast im Prinzip an der Stelle vereinfacht gesagt die Schwerkraft überwunden. Das heißt, du hast eigentlich, wenn du dann diesen Orbit hast, dann musst du keine Kraft mehr aufwenden, sondern du bleibst halt da hängen. Ja, das genau. Und da hat er sich gedacht, wenn du dort quasi den Turm so weit verlängern würdest, was halt eine unfassbar lange Zeit ist, ja, oder weite Strecke ist, 35.000, dann könntest du da im Prinzip hochlaufen. Das war sein ganz ordinärer Gedanke. Genau, aber mal ganz kurz noch zur Funktionsweise. Ich stelle mir das jetzt so ein bisschen vor, wie die Erde. Die Erde ist wie so ein Milchmädchen, die hat so eine Kanne Milch dabei und die schleudert immer die Kanne um sich selbst rum. Und das kennt man ja, wenn man so, so ein Glas Wasser oder sowas sozusagen so um sich ganz schnell rumdreht, dann geht das Wasser ja nicht raus, weil Zentripetalkraft drückt das Wasser sozusagen oder halt in dem Bild die Milch in die Kanne rein. Und für den Weltraumaufzug heißt es ja, ich habe genau die Entfernung, dass diese Kraft, mit der ich es rumschleudere, weil die Erde dreht sich ja, genau das aufhebt, dass es auf die Erde drauf fällt. Also sprich, die Kraft, die Richtung Erde wirkt, sprich Gravitation, wird genau von der Zentripetalkraft, also die davon wegwirkt, natürlich, dass es sich ja dreht, genau aufgehoben. Richtig? Das mag sein. Ja. Ja, also okay. So tief in den physikalischen Kräften bin ich tatsächlich nicht drin. Also die Fliehkraft und die Gravitation heben sich im Prinzip. Genau, aber das würde ja mit einem Turm nicht funktionieren, weil da hast du ja erstmal 35.000 Kilometer Beton, ja, und die würden in sich zusammenfallen. Genau, das ist so der erste Gedanke, aber wie du schon gerade gesagt hast, das hält der Praxis nicht stand, aus diversen Gründen, also das ist dann Statik und so weiter und so fort. Und dann ist dieses, aber der grundlegende Gedanke, wo du jetzt sagst, das war eine visionäre Sicht der Dinge, dass du halt diesen geostationären Raum halt siehst einfach, das ist damals schon quasi von ihm formuliert worden. Und das ist auch das, wir sind im Lauf der Folge ja schon drauf gekommen. Es ist dann im Lauf der Jahre ist quasi das immer wieder als Alternative da gewesen für die Raumfahrt, um ins All zu kommen, aber letztendlich wurde der Weg der Rakete halt einfach weitergetrieben. Das ist genau das, was der Jürgen jetzt halt quasi geschildert hat, dass die Rakete halt einfach greifbarer war und realistischer war und vor weniger Probleme geführt hat, konnte sie militärisch einsetzen und so weiter und so fort. Und das ist tatsächlich was, also zum ersten Mal sind die nächsten Überlegungen, die dann wirklich erwähnenswert waren, sind dann halt 1959 passiert. Das heißt, im Prinzip hast du fast 65 Jahre, wo diese Gedanken nicht weiter großartig verfolgt wurden, war immer im Raum, aber genauso wie halt so eine laxe Idee. Und dann hast du tatsächlich einen weiteren Sowjet, den Juri Azutanov, und der hat dann vorgeschlagen, nicht einen Turm zu bauen, sondern von oben ein Seil herabzulassen. Also damals, wie du schon gesagt hast, die waren dann schon oben, haben wir hier die Russen 1957 war der, wie heißt ja, der? Sputnik. Der Sputnik. Und genau, dann hat er quasi diese Idee weitergesponnen und hat ein paar der Statikprobleme und dergleichen halt quasi gelöst, indem er gesagt hat, ja gut, wir müssen ja nichts hochbauen, wir können ja was runterlassen. Die Länge von 35.000 Kilometern ist natürlich ein minimales ziemlich, Problem. Ein ziemlich langes Seil. Ja. Das Seil sollte am geostationären Orbit halt am dicksten sein und zu der Erde hin dünner. Ja, weil du halt dann auch zum Beispiel halt, sollte zwischen dem Erdboden und einem großen Gegengewicht hinter dem geostationären Orbit straff gespannt sein. Und das ist so ein typischer Fall von, das hat er 1960 schon formuliert. 1959, 1960, das war aber lange nicht bekannt, weil damals Kalter Krieg. Typischer Fall von, dass es die Amerikaner halt dann parallel dran gearbeitet haben. Halt auch nicht viel Geld drauf, sondern halt einzelne, in Anführungszeichen, Spinner, Liebhaber des Themas. Und keine Ahnung, 1966 haben amerikanische Ingenieure die erforderliche Zugfestigkeit für ein Seil konstanter Dicke und stellten fest, dass die damals bekannten Materialien ungeeignet waren. Die haben einfach gemerkt, dass wenn du ein so langes Seil halt bringst, da sind wir auch wieder, das haut einfach nicht hin. Also ja, das ist so viele praktische Probleme. Der Witz ist, dass du da überhaupt noch keine Nutzlast dranhängen musst, sondern dass das Seil in sich schon so schwer wäre, dass das einfach reißen würde. Weil wenn man jetzt draufkommt, so ein Stahlseil, da kann man 5 Kilometer am Stück haben und dann reißt schon nur wegen dem eigenen Gewicht. Wenn man dann so Spezialstahlseile nimmt, so für Gondeln und sowas, die halten 30 Kilometer Stand. Und dann reißen sie auch ab, nur wegen ihrem eigenen Gewicht. Und wir brauchen bei 36.000 Kilometer. Das heißt, da hängen bis heute Werkstoffwissenschaftler dran und sagen, ja, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Genau, also tatsächlich mal ganz konkret, was unterdessen halt errechnet wird, um 1 Kilogramm Masse vom Äquator bis in eine Höhe von 35.000, also dieser geostationäre Orbit, über dem Erdäquator hochzuheben, werden 48.000, schieß mich tot, Kilojoule, circa 13 Kilowattstunden benötigt. Und jetzt ist tatsächlich interessant, und ich weiß nicht, ob du das vorhin schon gesagt hast und ich habe es einfach nicht verstanden, weil du wesentlich kompliziertere Worte benutzt hast, als ich verstanden habe. Genau. Der Gedanke ist, der aktuell am realistischsten ist, nicht nur, dass du halt neue Materialien erforscht und so weiter und so fort, sondern dass du das Hammerwurf-Prinzip quasi nutzt, dass du nicht ein Seil spannst, was quasi so lang ist, wie es halt in den geostationären Orbit ist, sondern dass du das Seil danach nochmal um 143.000 Kilometer verlängerst. Ja, ja. Genau. Damit du auch gleich das Gegengewicht damit, hast. Genau. Genau. Und das ist nämlich genau die Länge, die halt quasi dieses Gegengewicht, dass diese Energie zurückgewonnen werden kann, bla bla bla bla, das übersteigt alles meinen Horizont. Aber das macht das Ganze natürlich nicht einfacher, wenn du auf einmal statt 35.000, 35.000 plus 143.000 Aber es ist voll praktisch, weil dann kannst du mit dem Aufzug gleich weiter zum Mond fahren. Da kommen wir auch noch drauf. Ja. Eine interessante Idee fand ich ja tatsächlich auch zum Ausrollen, die Idee zu sagen, naja, so ein dickes Seil runter, das ist mega schwer. Ich meine, 36.000 Kilometer Seil mit nach oben schleppen, beziehungsweise noch mehr, wenn wir da diese Gegenrichtung gehen müssen, das geht nicht. Deswegen gehe ich erstmal hoch, hänge so ein mega dünnes Seil runter, dann packe ich einen mega winzigen Fahrstuhl da dran, der fährt hoch und schmeißt das nächste Seil runter, dann mache ich die zusammen, dann fahre ich den nächstgrößeren Fahrstuhl hoch und so weiter und so fort, sodass ich dann sozusagen immer dickeres Seil kriege über die Ganz Zeit. Ganz wichtig, ich brauche einen Timelapse davon dann. Ja, also ist es bestimmt mega geil. Ganz wichtig. Und warum macht man das Ganze? Weil selbst mit den modernen Raketentechnologie und natürlich SpaceX ist ja Hauptmotivation, weil das Ganze ist ja auch regierungsgefördert mit Preisgeldern und allem Möglichen, ist ja, wie kriege ich billig Last ins All? Denn es ist im Moment ein Riesenproblem. Wenn man so ein Kilo Last ins All kriegen will, dann zahlst du so zwischen, wenn man ganz, ganz optimistisch ist und total billig, so 10 und bis maximal 80.000 Dollar pro Kilo. Und jetzt können wir mal überlegen, was kostet es jetzt allein, mich selbst ins All zu schießen? Noch ohne Klamotten, sondern einfach nur ich so blank. Das wird so schon ganz schön teuer und dann will ich da oben noch was essen, ich will vielleicht trinken, ich brauche Wasser. Und mit so einem Weltraumaufzug hofft man, dass man auf 200 Dollar pro Kilo runterkommt. Und das Interessante ist tatsächlich, und das haben wir auch schon vorab mehrfach gesagt, warum wird denn das so teuer? Tatsächlich ist der Sprit das Problem. Weil du brauchst eine unglaubliche Energie, um diese Erdanziehung zu überwinden. Mhm. Und deswegen haben wir auch vorhin immer wieder drauf rumgeritten, dass so ein Segelflugzeug, das du erst oben zündest, ist eigentlich ideal. Weil wenn du es schaffen würdest, ein Segelflugzeug ins Weltall zu schießen, in diesen geostationären Raum und dann zünden würdest, hättest du halt extreme Möglichkeiten, aber du musst halt die Erdanziehung überwinden. Und je mehr Energie du quasi überwinden musst pro Kilo Zugewicht, um die Erdanziehung zu überwinden, desto mehr brauchst du wieder Sprit, was wieder mehr kostet, also was quasi wieder mehr Energie braucht, was wieder mehr Sprit braucht. Und das ist einfach eine physikalische Formel, die nicht unendlich sich steigert, sondern das nähert sich dann irgendwann an. Also ab einem gewissen Grad ist dann Gradwurscht ungefähr, weil du eh schon maximal viel hast. Aber das dadurch kommen halt so unglaublich hohe Zahlen und so ein unglaublich hoher Energieaufwand zustande. Und das wäre jetzt ein bisschen so ähnlich, wenn man es jetzt ganz stark vereinfacht, wenn man sich vorstellt, dass Benzin unglaublich schwer wäre. Wenn ich jetzt mein Auto richtig voll tank, dann ist es mega schwer und ich komme damit kaum vom Fleck. Und damit ich bis, keine Ahnung, nach Nürnberg fahren kann, muss ich halt auch erstmal losfahren. Hm. Und habe ich jetzt wenig drin, reicht der Sprit nicht bis nach Nürnberg. Tanke ich jetzt aber mehr rein, wird mein Auto wieder schwerer und ich brauche mehr Sprit, um überhaupt erst loszufahren. Ja, und das, was du jetzt, Jürgen, gesagt hast, dass es in den letzten Jahren wieder verstärkt ist, also tatsächlich das Letzte, was ich jetzt gesehen habe, was wirklich konkret irgendwie die NASA sich geäußert hat, es gibt tatsächlich einen Leiter des Weltraumfahrstuhlprojekts bei der NASA, der heißt Bradley Edwards, finde ich super, weil wer hätte es gedacht, ja, dass das wirklich ein Ding ist, wo Geld drauf gedings wird, und das wird mit 500.000 Dollar anscheinend im Jahr unterstützt, also nix. Was nichts ist. Ja. Ja. So ein typischer Fall von, wenn es wichtig wäre, dann wird da Geld drauf. Wäre eine Null hinten dran oder zwei. Genau, und dann wäre das genauso möglich wie damals. Also, keine Ahnung. Es gibt einen netten, ich bringe den Gedanken gleich zu Ende, aber es gibt einen netten Spruch von Arthur C. Clarke, und der heißt, ich werde oft gefragt, wann ich glaube, dass der Weltraumlift gebaut wird, und meine Antwort ist ungefähr 10 Jahre, nachdem alle aufgehört haben zu lachen. Ja. Das ist genauso, das wie halt ein Flugzeug irgendwann immer unglaublich war und wie eine Rakete irgendwann unglaublich war, ist halt das nicht weniger unglaublich. Ja, aber das meine ich, warum das so eine schöne Geschichte ist, passend zu diesem Raketenpionier. Ja? Das haben die Leute sich auch nicht vorstellen können. Und der hat auch dann verstanden, dass die Leute das nicht verstehen, und hat es dann erstmal auf einem Auto und auf einem Zug und sonst was ausprobiert, ja, bevor er damit irgendwie, ist er dann selber nicht mehr, aber bevor man dann damit in die Höhe ist. Hey, aber so ein Fahrstuhl kann ich mir doch vorstellen. Ich fahre im 7. Stock und dann fahre ich halt ein bisschen weiter. Aber was die Leute sich nicht vorstellen können, ist, dass man in der Nanotechnik jetzt soweit ist, dass man grundsätzlich vielleicht einen Weg gefunden hat, so ein Seil zu bauen, das stabil genug wäre, um das so aufzuhängen. Ja? Es ist, glaube ich, auch für mich ein bisschen die Frage, wo da gerade die Prioritäten sind. Sind die bei Wissenschaft und Forschung, oder steckst du viel Geld auch in schlimme andere Dinge? Ich meine, es war ja damals tatsächlich von dieser, in meiner Meinung nach, gescheiterten Partei, die Piraten, die hatten ja damals den Vorschlag, in einem Europawahlkampf das Thema Weltraumlift nach vorne zu pushen. Und da haben halt viele gesagt, so, was will ich denn damit? Damit kann ich nichts anfangen. Es gibt doch viel wichtigere Themen wie, das ist aber halt irgendwas sehr Greifbares an. Das ist halt das Problem an Wissenschaft generell, dass die nicht zielgerichtet ist. Und das ist eigentlich, die Wissenschaft ist immer dann richtig spektakulär, wenn sie was machen kann, wo sie nicht zielgerichtet sein muss. Weil viele, viele Forscher, und da klagen ja die Wissenschaftler an Universitäten und so weiter, die müssen sich ja um öffentliche Gelder bewerben. Natürlich. Und damit muss eigentlich das Ergebnis von der Forschung von vornherein feststehen. Man muss es dann nur noch in der Forschung bestätigen. Ja. Und das ist ein Problem, weil du dann so ganz verrückte Experimente wie Weltraumfahrt, wo du nicht weißt, was dich auf einem Planeten vielleicht erwartet und was das für Möglichkeiten mit sich bringt, so was du überhaupt nicht vorantreiben kannst. Und andersrum, der Nutzen ist nicht direkt monetarisierbar. Ja, genau. Und das ist ja auch ein Riesenproblem, warum ich tatsächlich auch gesagt habe, ich gehe nicht in die Forschung, ist ja, dass Professoren und Lehrstuhlinhaber, dass deren Aufgabe oft gar nicht mehr Forschung und Lehre ist, sondern eher, mit wem muss ich hier Shakehands machen und Gelder eintreiben, damit ich wieder meine nächsten Doktoranden bezahlen kann. Und das ist aber jetzt sehr traurig, wo ich wirklich ganz, ganz große Hoffnungen auf so SpaceX und Elon Musk, auf ein paar so Visionäre setze, die halt auch mal einen Tesla ins All schießen, einfach weil sie es können, ohne Sinn und Zweck. Ja, man kann sehr über ihn streiten und auch Der war ja richtig geknickt, als er gehört hat, dass so Buzz Aldrin und ich will gerade, doch, der lebt noch, ne? Ja, ich glaube. Genau. Schon. Dass die so gar nichts davon halten, dass der so ein Auto ins Weltall ballert. Da war er richtig geknickt. Und ich finde es auch ganz schön beknackt, also dass man da so viel Werbung macht. Auf der anderen Seite, ey, cool, dass es in die Richtung mal vorangeht. Ja, er entfacht halt eine öffentliche Diskussion, ja. Und genau das brauchst du halt an der Stelle. Ja. Ja. Und deswegen meine ich, ist es cool, wenn die Leute wieder Bock auf Weltraum haben. Ja. Und um auch hier mal noch ein bisschen Diskussion zu dem Weltraumaufzug reinzubringen. Die Frage ist nämlich auch. Wir haben hier noch keine. Ja, pass auf. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich will so einen Fahrstuhl haben und ich stelle mir jetzt mal wirklich so ganz blöd vor, dass so eine Kabine, da gehe ich rein, dann drücke ich auf den Knopf, irgendwie, keine Ahnung, Weltall, dann macht es Bing, die Tür geht zu und es spielt A Girl vom Ipanema, so diese übliche Fahrstuhlmusik, die ist di, dauert dann zwar relativ lang, aber gut. Und dann fährt das Ding nach oben, aber wie eigentlich? Das Problem ist, wenn ich jetzt hier wieder so fossile Brennstoffe mitnehme oder irgendwie flüssige, völlig wurscht, dann schleppe ich mega viel Gewicht wieder mit und dann habe ich den gleichen Scheiß eigentlich wie mit ganz konventionellen Raketen. Und dann ist die Frage, wie kriege ich in das Ding irgendwie Strom rein, dass ich das nach oben fahren kann? Möglichkeit 1, Kabel, aber die reichen einfach nicht. Also bei Kabel habe ich für das gleiche Problem wie mit diesen, ja, wie mit dem Seil. Die halten einfach auf die Entfernung nichts aus. Dann könnte man jetzt auf die Idee kommen, naja, dann schicke ich doch Strom durch das Seil durch. Da ist das Problem, dass man noch keinen Werkstoff gefunden hat und das sieht auch wohl nicht sehr realistisch aus, dass ich irgendwas finden werde, was dann auf die Entfernung nicht so einen hohen Widerstand hat, dass da praktisch kein Strom mehr durchgeht. Möglichkeit 2, die nicht ganz unrealistisch ist, ich baller einfach mit dem Laser, der am Boden steht, auf diese Kabine drauf. Auf der Kabine habe ich irgendwo was, so ein Panel, wo ich das wieder empfange und dann fahre ich mit der Energie in der Gegend rum. Dann gibt es auch einen sogenannten Maser. Gleiches Prinzip, aber ich nehme Mikrowellenstrahlen. Möglichkeit 4, ich packe einfach Solarpanel an das Ding dran. Das funktioniert im All auch ganz gut. Das Problem ist bloß, die werden unglaublich groß und unglaublich schwer, gerade auf der Erde. Und du bleibst bei schlechtem Wetter halt stecken. Ja. Aber naja, gut, aber ab einer gewissen Höhe hast du ja immer Sonne. Hast du immer schönes Wetter. Ja, das ist ja auch, was Piloten so mögen. Und aber die geilste Idee ist immer noch die letzte. Und zwar. Treten? Nee, du nimmst einen Kernreaktor. Ah, auch schön. Ja, aber das wäre meine nächste. Das klingt nicht sicher. Das wäre mein nächster Vorschlag gewesen. Ja, aber jetzt kommt das Problem ja irgendwie: so ein Ding ist ja auch schwer und das musst du abschirmen. Jetzt könnte man aber auch einfach sagen: naja, wenn ich genug Abstand habe, brauche ich nicht mehr abschirmen. Also kann man auf die Idee, zieht der mich hoch dann quasi? Naja, andersrum, ich ziehe den mit hoch. Sozusagen an meiner Kabine hängt in 100 Meter Entfernung unter mir ein Kernreaktor. Mir gefällt die Idee nicht. What could possibly go wrong? Ja, den ziehe ich hinterher. Der Spaß sind nämlich die ganze Abschirmung und damit auch wieder das ganze Gewicht. Wir könnten ja auch einen Vergnügungspark machen mit Tyrannosaurus Rex. Und wir sollten ein paar Katzen reinstecken, um das mal auszuprobieren. Genau, und das Beste ist aber, das Problem ist, was machst du, wenn du runterkommst? Also musst du unter dem Lift einfach so 100 Meter eine Schlucht bauen, wo dann dieser Reaktor auch noch abgesenkt wird, wenn der oder unten rumhängt. Aber dann kühlt er gleich. Das ist doch cool, wenn du das im Wasser machst. So, ja. Ich habe ja eh auch gelesen, man muss eh irgendwo am Wasser auf so einer Plattform das Ganze irgendwie verankern, irgendwo am Äquator, weil da einfach die besten Ausgangsbedingungen sind, um irgendwie hochzukommen. Ja, also die wesentliche Frage, und ich glaube, dann klären sich alle anderen Fragen, ich glaube, die wesentliche Frage, die man da mal klären muss, ist das Warum. Ja. Weil es geil ist. Ja, weil es geil ist, aber das sehen halt nicht alle so. Aber ich glaube, die Zahl derer, die es geil finden, nimmt zu und deswegen habe ich große Hoffnung, dass meine Kinder vielleicht den Weltraumfahrstuhl noch miterleben werden. Du kannst natürlich gibt schon mehrere Gründe. Ich meine, du kannst zum Beispiel auch. Mir musst du es nicht erklären. Ja. Okay. Erklär es meiner Mama. Okay, ich erkläre es deiner Mutter. Pass auf, ich drop noch ein paar alberne Fakten über den Fahrstuhl. Erstens, Autor Roald Dahl. Kennt ja, die, das kennt er musst du quasi dem Herrn Kraus, weil den hat er ja schon vorgestellt bei A. Der schrieb das Buch Charlie und der große gläserne Fahrstuhl, in dem es um einen Weltraumaufzug geht. Naja, das ist ja die Fortsetzung von Charlie und die Schokoladenfabrik. Das Buch war die Nachfolge von Charlie und die Schokoladenfabrik, wie du es sagst. Und Zitat des Wikipedia, ist das Ende. Die Geschichte schließt unmittelbar an Charlie und die Schokoladenfabrik an. Charlies Eltern und Großeltern beschließen, mit Willy Wonka in dessen Schokoladenfabrik umzuziehen. für die Charlie als Erbe ausgewählt ist. Sie steigen in Willy Wonkas fliegenden gläsernen Fahrstuhl, um die Fabrik zurückzukehren. Da sich drei von Charlies Großeltern weigern, aus dem Bett aufzustehen, nehmen sie das Bett mit in den Fahrstuhl. Ja. Also er hat wohl selber auch gesagt, ja, ein Buch war wohl nicht ganz so gut wie der Vorgänger. Und aber es heißt, dass Tim Burtons Neuverfilmung von Charlie und die Schokoladenfabrik da Inspirationen von hat. Ja, er hat ja schon mal eine Verfilmung von diesem zweiten Teil, hat er dann gestoppt, Roald Dahl, weil er mit dem ersten, mit der ersten Verfilmung so mega unzufrieden war. Ja. Fact Nummer 2, für die Spieler unter uns, in Civilization 4 gibt es schon den Weltraumaufzug. Der Weltraumlift kostet dort 2000 Hämmer, also so Produktionseinheiten einer Stadt, und bringt zwei große Persönlichkeitenpunkte für große Wissenschaftler. Die Raumschiffproduktion wird dann in allen Städten um 50% gesteigert, wenn du die gebaut hast. Mit Aluminium kann man dieses Wunder doppelt so schnell bauen. Die Voraussetzung für dieses Wunder sind die Technologien Robotertechnik und Satellitentechnologie. Außerdem muss die Siegvariante Weltraumrennen aktiviert sein und der Breitengrad der Stadt darf 30 nicht überschreiten. Ist ja gut. Aber das ist ein spannender Punkt, weil das ist ja eigentlich der Gag. Was macht man denn dann, wenn man aussteigt oben? So, da haben wir auch noch nicht drüber geredet. So. Aber das ist auch das, weil du, als du mich unterbrochen hast und ich hab gemeint habe, ich soll es deiner Mutter erklären. Ich würde dich nie unterbrechen. Also allein, dass du die stationären Satelliten warten kannst und die ISS warten kannst und dergleichen, wird sich tendenziell schon rentieren auf Dauer, und dass du halt dann mehr quasi auf diese geostationäre Atmosphäre bringen kannst. Ja, vor allem könntest du halt total geil eine Station einrichten da. Ne? Du hättest mit Solarenergie, die da oben ja einwandfrei funktioniert, eine mega Energiequelle, du könntest dich da oben einrichten, hättest die Erdanziehung überwunden und könntest von da aus dann. Genau, dann haben wir wieder den Punkt, dass wir da überwunden haben und von da halt einfach mehr geht. Da kannst du halt genau in jede Richtung irgendwie ganz anders ins All losstarten, so, unter ganz anderen Voraussetzungen. Ja. Danke. Und allein das ist es wert. Aber vielleicht dauert es auch gar nicht so lang, denn wir haben eine japanische Firma namens Obayashi. Die verkauft schon welche? Die will bis 2050 einen Weltraumaufzug gebaut haben. Bis 2050, oh. Ja, und da sagen aber viele Fans schon, das ist eher unrealistisch in dem Zeitraum, das zu schaffen. Wenn euch jetzt aber 2050 zu weit weg ist, dann solltet ihr der Firma Liftport Group, was ich finde, das klingt wie so ein Treppenlift-Hersteller. Mhm. Die haben nämlich zuletzt versprochen, das Ganze bis 2019 zu schaffen. Jetzt aber mit dem kleinen Twist, und zwar, du hast mich vorhin schon was angesprochen, und zwar die Erdanziehung ist ein bisschen das Problem an dem ganzen Unterfangen. Und die sagen, bis 2019 schaffen sie es zwar nicht für die Erde, aber sie bauen so ein Ding auf Mond. Und dann fahren sie damit auf den Mond? Naja, dann sozusagen hättest du ja so das gleiche Prinzip auf Mond, dass du auf dem Mond hockst und sagst, oh, ich kann mal eben nach oben. Das Problem ist aber, der Anziehungskraft raus. Aber das Problem ist, ich hocke nicht auf dem Mond. Richtig. Das ist für die meisten Menschen so das Problem. Ja, und vor allem, die haben ihre Homepage. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm, dass sie nicht auf dem Mond hocken. Und die haben ihre Homepage wohl ziemlich lange schon nicht mehr aktualisiert und da steht immer noch 2019 da. Na, die hosten die auch auf dem Mond. Ja. Und das sagen jetzt schon alle, na, ich glaube, das wird nicht ganz was. Also 2004 hat eben dieser Bradley Edwards Weltraumfahrstuhlprojektsmeister auch gemeint, es könnte, wenn Fokus drauf ist, könnte innerhalb von 15 Jahren Prototyp da sein. Ja. Das ist ein typischer Fall, ja. Ich sehe schon, ey Leute, euch kann man, wenn man euch Hausaufgaben gibt, ey, dann lauft ihr ja richtig zur Höchstform auf. Also ich meine, muss euch öfter mal recherchieren lassen. Wenn du sogar recherchierst, was es in Civilization kostet, ja, dann hast du es echt ernst genommen. Ja, hallo, du hast uns die Aufgabe gegeben, Weltraum Aufzug uns ein bisschen einzulesen. Ja, ich werde euch öfters Hausaufgaben geben jetzt. Schön. Das finde ich gut. Ja. Gut, dann haben wir jetzt ja doch die 2-Stunden-Marke gerissen, endlich. Und, schauen wir mal, wie viel Nachenschnitt übrig bleibt. Hatten ja doch ein paar Unterbrechungen. Ach so, ja, wir haben ja immer das, dass Philipp dann meine ganzen intelligenten Witze und rausschneidet. Genau. Das ist geil, wenn er einfach 30% deiner Witze rausschneiden würde. Dass ich am Ende immer total dumm und albern. Eben, was ist das Gegenteil von albern? Seriös klingt. Naja, man kann sich halt seine Mitpodcaster nicht aussuchen. Ja. Doch, eigentlich schon, hast du. Moment. Sagen, mit der Freundschaft zwischen euch beiden, die habt ihr ja seit Jahren, aber mich habt ihr explizit ausgesucht. Wenn ihr Philipp und Dominik auch so toll findet wie ich, ey, dann hinterlasst doch mal 4,5 bis 5 Sterne auf iTunes. Also 4,5 würden uns tatsächlich den Schnitt versauen, möchte ich das mal an der Stelle sagen. Geht es überhaupt? Nein. Hätte den königlichen Groove versaut. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Wir hören uns im All, auf der Erde, wo auch immer. Tschüss. Es gibt einen neuen Spenden-Button auf der Homepage. Funktioniert auch im Weltall. Tschüss. Und das war Aach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aber überleg mal, du bist so in diesem Fahrstuhl drin, drückst dann oben drauf. Ganz dringend aufs Klo. Ja, erstens das. Oder nee, das dauert ja so 2 Wochen, dass der hochfährt oder so, selbst wenn der richtig schnell unterwegs wäre. Und dann läuft die ganze Zeit so Fahrstuhlmusik, total unerträglich. Oder du bist mit jemand in einem Raum und du hast so dieses Fahrstuhlphänomen mit, alle gucken in eine Richtung und man fängt kein Gespräch an. Und einer pupst. Ich weiß nicht. Di.